Sie hören dem Bösen gehorchen. Das Massaker auf dem Mockingbird Hill aus der Sicht eines Mörders. Von Ryan Green. Übersetzt von Tanja Lampa. Gelesen von Jakob Seel. Einleitung. Es war ein frischer Wintermorgen in Arkansas. Das Sonnenlicht lugte gerade über die Baumkronen. Hinter dem Auto stieg eine Dampfwolke auf. Die Luft war ruhig. Ein kleines Stückchen des Friedens auf Erden, der das ewige Versprechen dieser Jahreszeit war. Die Welt befand sich in der üblichen vorweihnachtlichen Flaute, der Totenzeit, in der nicht viel passierte, außer der stetig wachsenden Aufregung der Kinder, die sich noch zu viel aus all dem machten. Ronald Gene Simmons hatte in all den Jahren seines Vaterseins nie Freude daran gehabt. Ihm war es lieber, wenn in seinem Haus alles ruhig war, seine Ordnung hatte. Doch zu dieser Jahreszeit herrschte keine Ordnung. Ständig kamen und gingen Menschen. Verräter, das war es, was sie waren. Verräter, die ihr eigenes Fleisch und Blut schon bei der geringsten Gelegenheit im Stich lassen würden. Sie waren alle gegen ihn. Bald würde es keine eigenwilligen Söhne und Töchter mehr geben. Es würde auch keine untreuen Ehefrauen mehr geben. Seine Gedanken an Familie und Heimat schweiften ab. Er kannte den Preis der Ablenkung. Man musste sich auf die anstehende Aufgabe konzentrieren. Ganz zu schweigen davon, dass seine Augenwinkel bei dem Gedanken an sie prickelten und juckten. Er umklammerte das Lenkrad des Wagens fester und unterdrückte ein Schluchzen. Selbst sein eigener Körper versuchte, ihn zu verraten. Das hier war feindliches Gebiet. Er konnte sich keine Schwäche erlauben. Nicht einmal für einen kurzen Moment. Auch die Leute in der Stadt waren gegen ihn. Dieses Miststück von einer Sekretärin, die ihn einen guten Job gekostet hatte, bei dem man einfach nur Papier hin und her schieben musste. All diese Lügner und Pfennigfuchser in dem Laden, die ihm nicht einen Bruchteil dessen zahlen wollten, was er wert war. Er sah, wie sie ihn respektlos anschauten. Sie dachten, sie könnten ihn behandeln, als wäre er ein Nichts. Als ob Ronald Gene Simmons kein ernstzunehmender Mann wäre. Nun, bald würden sie ihn ernst nehmen. All die Verräter sollten für das bezahlen, was sie ihm angetan hatten. Jeder, der ihn verraten hatte, sollte erfahren, welchen Preis man zahlen musste, wenn man einen richtigen Mann verärgerte. Von außen waren die Turbulenzen im Inneren des Fahrzeugs nicht sichtbar. Er fuhr auf der Interstate nach Russellville, wobei er sehr darauf bedacht war, sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung zu halten. Auf dem Weg in die Stadt wurde er langsamer und nahm sich die Zeit, auf der Main Street all die Weihnachtseinkäufer zu beobachten, die auf der Suche nach den perfekten Geschenken für ihre Freunde und Familien durch die Geschäfte eilten. Ronald hatte bereits die perfekten Sachen für seine Kinder, für seine Frau und für die anderen ausgesucht, die mit ihnen kommen würden. Er hatte Becky die Erlaubnis erteilt, ohne seine Aufsicht einen Baum aufzustellen. Abgesehen von dem dünnen Bündel Scheine in seiner Brieftasche hatte er ihr das letzte Geld gegeben, das er mit Gelegenheitsjobs verdient hatte, um auch allen anderen ein Geschenk zu kaufen. Sie hätte glücklich sein sollen, aber je mehr er sie verwöhnte, desto mehr spürte er, wie sie sich zurückzog. Das war natürlich nicht Beckys Schuld. Becky war zu einfältig, um sich so etwas selbst auszudenken. Becky konnte nicht einmal Geschirr abwaschen, ohne dass er ihr die ganze Zeit die Hand hielt. Becky wurde von der anderen in die Irre geführt, von dieser verdorbenen Verführerin, die sie alle mit sich in die Hölle zog. Mit ihr hatte alles angefangen. Die Verführerin hatte sie alle gegen ihn aufgehetzt und sie allein durch die Wüste wandern lassen, ohne die Hand ihres Vaters, der sie führte. Das reichte, um einen erwachsenen Mann zum Weinen zu bringen. Als er auf den belebten Walmart-Parkplatz einfuhr, musste Ronald um das Gewusel von Menschen herumsteuern, die ständig einfach stehen blieben und wieder weitergingen, bis er schließlich eine freie Parklücke fand. Er saß eine Zeit lang im Auto, während der Motor noch lief, und versuchte, seine weißen Knöchel zu zwingen, den Griff und das Lenkrad zu lockern. Er musste ruhig bleiben. Jetzt war nicht der richtige Zeitpunkt, um emotional zu werden. Er kannte seine Mission. Er wusste, was zu tun war, um sie abzuschließen. Alles andere würde ihm nur wehtun, und er war in seinem Leben schon genug verletzt worden. Er stellte den Motor ab und ging in die Kälte hinaus. Es war kein langer Weg. Selbst der größte Laden in dieser Kleinstadt brauchte nur ein paar Reihen Parkplätze, aber er musste sich an den anderen Eltern vorbeidrängen, um hineinzukommen. Sie sahen ihn nicht an. Sie sahen ihn ganz bewusst nicht an. Da sie hier in einer Kleinstadt waren, verwunderte es nicht, dass sie ihn kannten. Natürlich war keiner von ihnen so dumm, ihn zu grüßen. Hier in der Stadt ertrug er bereitwillig ihre Blicke, solange es keine Gerüchte gab. Damals in New Mexico hatte es Gerüchte und Schlimmeres gegeben. Das hatte ihn schließlich hierher in die klirrende Kälte getrieben. Er machte sich nicht einmal die Mühe, sie anzuschauen. Sie hatten keinen Respekt vor ihm, aber sie fürchteten ihn, was in der Not genügte. Sie würden ihm nicht in die Quere kommen, wenn sie es vermeiden könnten. Nicht wie die Verräter, die Betrüger und sie. Im Laden übte er sich in jener Höflichkeit, die er seit jeher vorzutäuschen vermochte. Er lächelte der Verkäuferin zu, plauderte ein wenig, um sämtliche Fragen zu vermeiden, zählte die Dollarscheine ab und drückte sie ihr in die Hand, wobei er das Zusammenzucken ignorierte, als seine trockenen Fingerspitzen über die weiche Haut ihre Handfläche strichen. Er genoss dieses Zusammenzucken sogar. Er brachte sein Paket schweigend zum Auto zurück. Der Zeitpunkt rückte immer näher. Die Teile waren alle an ihrem Platz. Als der letzte Moment immer näher rückte, war der Rest der Welt für Ronald wie weggeblasen. Es musste noch mehr bewusst abgewendete Blicke gegeben haben, als er den Laden verließ. Es musste noch mehr sanftmütige Mütter gegeben haben, die ihre Kinder verwöhnen wollten, und Väter mit leeren Augen, die bei jedem Kauf die Augen verdrehten. Aber als er zum Auto zurückging, konnte er sich an keinen einzigen von ihnen erinnern. Er setzte sich wieder hinter das Steuer, legte sein Geschenk auf den Sitz neben sich und schnallte sich sorgfältig an, bevor er tief Luft holte. All die falsche Fröhlichkeit und die Dekoration mochten Ronalds Herz nicht erfreut haben, aber das kleine Päckchen neben ihm weckte glückliche Erinnerungen. In diesem kurzen Zeitfenster, in den guten Jahren, hatte alles einen Sinn ergeben und die Leute hatten ihn respektiert. Er bewahrte seine Medaillen immer noch in seinem Zimmer auf dem Mockingbird Hill auf, wo neugierige Augen und diebische Hände sie nicht finden konnten, aber die Medaillen bedeuteten ihm nicht halb so viel wie die Erinnerungen. Damals folgte eine Sache ganz selbstverständlich auf die andere. Es war nicht nötig gewesen, innezuhalten und die Optionen abzuwägen. Es hatte keine flüchtigen Gespenster gegeben. Es hatte Befehle gegeben und Ordnung geherrscht. Nun befolgte er seine eigenen Anordnungen, stellte seine eigenen Regeln auf und befolgte sie strikt. Aber es war einfach nicht dasselbe. Ronald überprüfte hastig seine Spiegel und den Sicherheitsgurt, dann fuhr er los. Das passierte inzwischen ständig, dieses ruckartige Innehalten, bei dem er alles unterbrechen und überprüfen musste, ob er der richtigen Routine folgte. Er wusste, warum das passierte. Sie war es. Sie würde ihn ablenken, wenn sie könnte. Sie würde ihn vergessen lassen, die Dinge zu tun, die er tun musste. Ronald hatte einen Plan, um dieses kleine Problem und alle anderen zu beseitigen. Ronald hatte viele Pläne. Es war immer noch früher Morgen und all seine Besorgungen waren erledigt. Das war es, was Ordnung, Effizienz und vorausschauende Planung im Leben bewirken konnten. Mit einem zufriedenen Nicken machte er sich auf den Weg in die Sicherheit seines Zuhauses. Als er auf die Autobahn auffuhr, verschwand die Stille allmählich. Wenn er handelte oder plante, war es, als ob ein Schalter umgelegt wurde. Dann war er sicher vor dem ganzen Chaos, sicher vor ihr. Aber in diesen stillen Zeiten, in denen es nichts zu tun gab, konnte er nichts tun, um einen Schrei zu unterdrücken. Die Verräter hatten ihn auf eine Weise verletzt, wie er es nie für möglich gehalten hätte. Das Ganze war nicht nur so unerwartet gekommen. Es war, als hätten sie sich die Stelle ausgesucht, an der er am weichsten war, um ihre Messer hineinzustechen. Sein Griff um das Lenkrad wurde wieder fester, als das Rauschen des Radios die Weihnachtslieder übertönte. Ronald war während der Fahrt von diesem Rauschen umgeben. Dieses kribbelnde Chaos übertönte die ganze Welt, abgesehen von dem zerrissenen Geräusch seines eigenen heißen Atems, dem einzig warmen an diesem gottverlassenen Ort, der Tropfen auf seinen Schnurrbarthaaren abperlen ließ. Mockingbird Hill lag auf einem gewundenen Feldweg abseits der Hauptstraße, sorgfältig gegen Eindringlinge und neugierige Blicke abgeschottet. Ronalds musste aussteigen, um das Tor zur Seite zu schieben. Das kalte Metall klebte an seinen Fingern. Er ließ den Wagen vorwärts rollen und kehrte dann zurück, um das Tor hinter sich zu schließen. Ein weiteres sinnloses Stottern. Er fuhr seine Auffahrt hinauf, vorbei an den verrosteten Gerippen verlassener Autos auf beiden Seiten, bis das Haus vor ihm auftauchte. Das Haus war nichts weiter als zwei zusammengeschweißte Wohnwagen, aber es gehörte ihm, und er wollte verdammt sein, wenn es ihm jemand wegnehmen würde. Er hielt den Wagen an und zwang sich, die Ruhe wiederzufinden. Die Kinder waren in der Schule. Becky würde im Haus herumhantieren und wie immer so gut wie nichts tun. Er hatte alle Zeit der Welt. Draußen auf dem Hof konnte er die aufgewühlte Erde der neuen Senkgrube sehen. Auf dem Sitz neben ihm lag sein Geschenk. Alles war an seinem Platz. Es gab keinen Grund mehr, sich ängstlich oder schuldig zu fühlen. Diese Zeit war vorbei. Ronald packte sein Geschenk aus und lud es sorgfältig ab. Es hatte die gleiche Größe wie jenes, mit dem er in der guten alten Zeit seine Auszeichnungen für Treffsicherheit gewonnen hatte. Es fühlte sich gut in seiner Hand an. Es war kühl, aber nicht kalt, nicht wie das Metall draußen. Selbst jetzt wärmte es sich in seinem Griff und wurde mit jedem Augenblick lebendiger. Er holte zitternd Luft und ließ sie langsam wieder ausströmen. Das Rauschen verschwand allmählich. Er war genau dort, wo er sein musste. Dies war der Moment, an dem sein Plan Gestalt annahm. Dies war der Moment, in dem er sich und seine Familie aus den Fängen der Verführerin befreite. Mit der Waffe in der Hand trat er in die kühle Morgenluft hinaus und sog alles ein. Sie war jetzt ganz ruhig. Nun war keine Zeit mehr für Zweifel oder Angst. Keine Zeit mehr für Chaos. Dies war sein Moment. Dies war die Ordnung, die er in der Welt erschaffen würde. Er schritt über seinen Hof und zog vorsichtig die Schiebetür auf. Teil 1. Der Krieg gegen das Chaos. Es ist absolut passend, dass die Geschichte von Ronald Jean Simmons nicht mit seiner Geburt beginnt, sondern mit seinem Tod. Im Jahr 1940, an einem heißen Sommertag in Chicago, Illinois, geboren, wurde seine Welt knapp 3 Jahre später aus den Angeln gehoben und schlug den Weg ein, der ihn zu seinen entscheidenden Momenten führen sollte. Einzelheiten über Loretta und William Simmons sind weitgehend aus der Geschichte verschwunden. Angesichts der Schande ihres Sohnes zögert die Familie, mit Außenstehenden darüber zu sprechen, aber offenbar hatte Ronald in diesen ersten 3 Jahren ein ganz normales Leben wie jedes andere Kleinkind geführt. Doch im Januar 1943 brach zum ersten Mal das Chaos in Ronalds Leben ein, als sein Vater einen tödlichen Schlaganfall erlitt. Die Blase der Vertrautheit und Sicherheit, die Ronald umgeben hatte, zerplatzte augenblicklich. Eine der beiden wichtigsten Personen in seinem Leben verschwand in einem Augenblick ohne ersichtlichen Grund, abgesehen von der unverschämten Tatsache, dass Menschen manchmal einfach sterben. Zusammen mit William verschwand auch die wirtschaftliche Stabilität eines regelmäßigen Einkommens. Loretta hatte die große Depression miterlebt. Sie konnte sich nur allzu gut daran erinnern, wie sich Hunger und Verzweiflung anfühlten. In den 1940er Jahren war es für eine alleinstehende Frau nicht einfach, ein Leben für sich und einen kleinen Halbwaisen zu führen, also arbeitete sie schnell und nutzte die einzigen Mittel, die ihr zur Verfügung standen, um ihre und Ronalds Zukunft zu sichern. Am Ende des Jahres war sie wieder verheiratet. Wäre dies der einzige Moment der Instabilität gewesen, hätte Ronald möglicherweise seinen Sinn für Gleichgewicht und Ordnung wiedergefunden. Aber sein neuer Stiefvater, William D. Griffin, diente im US Army Corps of Engineers. Als Griffin versetzt wurde, zog die Familie nach Arkansas, was nur der erste Umzug von vielen sein sollte. 10 Jahre lang war die Familie ständig in Bewegung und ließ sich nie lange an einem Ort nieder. Diese Unstetigkeit hinterließ bei Ronald deutliche Spuren. In jeder Schule, die er besuchte, war er immer der Neue. Er blieb nie lange genug an einem Ort, um Freunde zu finden, und zeigte einen eklatanten Mangel an sozialen Fähigkeiten, die erforderlich gewesen wären, um Freunde zu finden. So erwarb er sich schnell den Ruf eines Unruhestifters und Tyrannen. Er hatte Schwierigkeiten mit seinen Schulaufgaben und schlug seine Mitschüler grundlos. Wäre er lange genug an einem Ort geblieben, hätten seine Lehrer vielleicht die Ursache für dieses Verhalten herausfinden und ihm helfen können, sich anzupassen. Aber so etwas wie Stabilität war ihm bis zu seinem 16. Lebensjahr nicht vergönnt. Zu diesem Zeitpunkt waren seine Gewaltausbrüche bereits so weit fortgeschritten, dass selbst das Schulsystem der 1950er Jahre nicht mehr davon ausgehen konnte, dass man sein Verhalten als »so sind Jungs nun mal« abtun konnte. Nachdem die Schule ihr gesamtes Arsenal an Disziplinarmaßnahmen schnell aufgebraucht hatte, blieb ihr nichts anderes übrig, als Ronald von der Schule zu verweisen. In einem letzten verzweifelten Versuch, den Jungen doch noch zu erziehen, schickten ihn seine Eltern auf eine Militärschule, wo die martialische Disziplin ihn hoffentlich endlich zur Vernunft bringen würde. Zum Erstaunen aller, einschließlich Ronalds, hatte die Militärschule den gewünschten Effekt. Er zerbrach nicht unter ihrer strengen Ordnung und unter ihrem Druck der rigorosen Routine. Er blühte auf. Während die Jungs um ihn herum von der unerbittlichen Routine der Militärschule erdrückt wurden, fand Ronald ein Gefühl von Frieden und Zielstrebigkeit, das ihm sein ganzes Leben lang gefehlt hatte. Innerhalb der militärischen Struktur wurden seine aggressiven Impulse in konstruktive Ziele umgewandelt und sein Wunsch nach vollständiger Kontrolle über die Welt um ihn herum spiegelte sich zum ersten Mal in seiner Umgebung wider. Er stand vor Sonnenaufgang auf, bereitete seine Kleidung und seine Koje für die Inspektion vor, duschte, trainierte, marschierte und drillte. Jeder Augenblick seines Tages war ausgefüllt, jeder Augenblick seines Tages war geordnet. Als seine Zeit an der Militärschule zu Ende ging, war er nicht bereit, diese zu verlassen und in sein ziviles Leben außerhalb dieses sicheren Kokons der Ordnung zurückzukehren. Im Alter von 17 Jahren verließ er die Highschool ohne Abschluss, brach die Verbindung zu seiner Familie ab und schloss sich so schnell wie möglich der Marine an. Seine erste Station war der Marinestützpunkt Bremerton in Washington, wo er eine junge Frau namens Bersabe Rebecca Ulibarri kennenlernte, die von allen Becky genannt wurde. Becky galt als das schönste Mädchen im Ort und wurde von allen anderen Teenagern um ihr langes schwarzes Haar beneidet. Die Erwartungen an sie waren hoch. Ihr Werben war anfangs langsam, aber beharrlich. Dank der disziplinierten Struktur der Marine blieb Ronalds ruhig genug, was ihm ein gewisses Maß an Charisma verlieh, wodurch er Becky schließlich für sich gewann. Das Paar zog bald zusammen und Becky bekam zum ersten Mal einen Eindruck von Ronalds dunkler Seite und von dem Lauf, den der Rest ihres Lebens annehmen sollte. Die Schüssel zitterte in Beckys Hand, als sie die Tür zuschlagen hörte, aber sie schrieb das nervöse Zucken der Aufregung zu. Ronald war zu Hause. Worüber sollte sie also unglücklich sein? Sie drehte sich um, um ihn mit einem Lächeln zu begrüßen. Ronald war noch nie ein Freund des Lächelns gewesen, aber er nickte ihr fest zu, was normalerweise als Gruß zwischen ihnen diente. Er setzte sich an den Küchentisch und zündete sich wortlos eine Zigarette an. Becky hatte nichts gegen geselliges Schweigen. Sie fühlten sich zusammen wohl, das war alles. Sie mussten nicht jede Minute des Tages mit Geplauder ausfüllen. Sie drehte sich wieder der Spüle zu und starrte in die Schüssel. Sie konnte seinen Blick auf sich spüren. Seine Intensität hatte die Hälfte von Ronalds Anziehungskraft ausgemacht, als sie sich das erste Mal gesehen hatten. Ein Blick in seine Augen reichte, um zu erkennen, dass er eine gewisse Leidenschaft in sich trug. Die Jungs, mit denen sie ursprünglich vor Ronald hatte ausgehen wollen, waren genau das gewesen. Jungs. Ronald war in jeder Hinsicht ein Mann, und wenn das bedeutete, dass er manchmal ein wenig ernst war, dann war das eben ein Teil seines Charmes. Sie hob die Schüssel aus dem Wasser und stellte sie beiseite, bevor sie sich den Töpfen zuwandte. Sie waren schon einmal gespült worden, aber sie spülte sie noch einmal ab, damit keine Rückstände mehr vorhanden waren. Ronald war sehr speziell, wenn es darum ging, wie die Dinge im Haus erledigt wurden, und daran war auch nichts auszusetzen. Es war schön, einen Mann zu kennen, der stolz auf sein Haus war und nicht schlampig. Wenn das bedeutete, dass er ab und zu unzufrieden mit ihr war, dann war das ihr Fehler, nicht seiner. Wenn sie die Dinge einfach so tun würde, wie sie getan werden sollten, müsste er nicht mit ihr schimpfen. An manchen Tagen könnte sie schwören, dass sie genau dasselbe getan hatte wie am Vortag, aber irgendwie blieb ihre Arbeit immer hinter seinen Ansprüchen zurück. Er besaß die Geduld eines Heiligen. Becky wusste, dass die meisten Männer nicht so freundlich mit ihr umgehen würden, wenn sie immer wieder Fehler machte. Ronald hatte nie die Hand gegen sie erhoben, nur seine Stimme und selbst die kaum. Sie wusste, wie glücklich sie sich schätzen konnte. Niemand sollte jemals sagen, dass sie kein Glück gehabt hatte, einen so freundlichen und fürsorglichen Mann wie Ronald gefunden zu haben. Als sie den Topf aus dem klaren Wasser hob, erhaschte sie einen Blick auf eine Fremde, die sich im rostfreien Stahl spiegelte. Das Mädchen, das sie einmal gewesen war, war verschwunden. Sie wurde allmählich erwachsen, und die Art, wie sie sich kleidete und verhielt, musste dies widerspiegeln. Es war in Ordnung, die Haare offen zu tragen, wenn man auf der Jagd war, aber jetzt, wo sie sesshaft geworden war, war es an der Zeit, ihre rebellischen Locken unter Kontrolle zu bringen. Ihr Haar war ihr ganzer Stolz gewesen, aber Stolz war eine Sünde, und mit seinen sanften Worten hatte Ronald ihr geholfen, sich von dieser Sünde zu befreien. Es wurde nicht abgeschnitten oder so etwas Drastisches. Es wurde einfach aus dem Gesicht gezogen und bescheiden zusammengebunden. Sie war immer noch schön, aber ihre Schönheit war nicht, dass man jedem Mann, der am Fenster vorbeikam, präsentieren konnte. Sie war ihrem zukünftigen Ehemann vorbehalten. Auch das Gesicht unter dem Haar hatte sich stark verändert. Das Make-up, an dem sie einst stundenlang gefeilt hatte, war längst verschwunden. Ronalds konnte Eitelkeit nicht ausstehen, aber mit seinem leisen Flüstern appellierte er ungewollt an ihre Eitelkeit, indem er ihr sagte, dass sie auch ohne das ganze Make-up schön sei, dass andere Mädchen es vielleicht bräuchten, aber sie nicht. Wenn es Ronald glücklich machte und es für sie viel weniger Arbeit bedeutete, wem tat es dann weh, wenn sie einfach tat, was er wollte? Ihre Kleidung hatte sich ebenfalls verändert, aber das war einfach nur praktisch. Sie trug ihre Blusen mit festgeknöpftem Kragen voller Stolz. Sie waren vielleicht nicht so schick wie die Kleider, die sie früher getragen hatte, aber sie war jetzt kein junges Ding auf der Jagd mehr. Sie war eine sesshafte Frau. Ronalds musste jeden Tag seine Uniform tragen, um seinen Dienst für das Land zu verrichten. Warum sollte sie also nicht auch eine tragen? In diesem Moment war sie abgelenkt. Sie hatte nicht gehört, dass er aufgestanden war. Sie spürte nur die warme Präsenz hinter sich, wie ein Gewicht auf ihrem Rücken. Sie erschrak und hätte beinahe die Kanne fallen lassen. Sie würde im Spülbecken landen und nicht nur sie, sondern auch die Arbeitsplatten nass machen, die sie genau 20 Minuten lang perfekt poliert hatte. Das Wasser könnte sogar auf Ronald gelangen, und das wäre nicht gut. Er fing die Kanne auf, noch bevor sie ihre Finger verlassen hatte. Seine Arme legten sich um sie. Er trat dicht an sie heran, ergriff ihre Hände und führte den Schwamm mit einer sanften Bewegung über den Topf, um auch die letzten Seifenreste zu beseitigen. Sie spürte, wie seine Stimme in der Brust vibrierte, und sie hörte, wie er leise in ihr Ohr sagte: »Pass auf, mein ungeschicktes Mädchen. So ist es richtig. Du hast den Dreh raus. Und jetzt mach den Rest noch einmal. Genauso.« Er verschwand ebenso plötzlich hinter ihr, wie er aufgetaucht war. Er kehrte zu seiner Zigarette zurück, die noch immer im Aschenbecher brannte. Der Aschenbecher. Sie hatte vergessen, den Aschenbecher zu leeren. Das war eine der ersten Aufgaben, die sie normalerweise am Morgen erledigte, nachdem Ronald zur Arbeit gegangen war. Wie konnte sie nur so dumm sein? Er musste dort gesessen haben, auf den Aschenbecher gestarrt haben, der vor Dreck überquoll, und einen Schrei unterdrückt haben. Wie konnte sie ihn nur so enttäuschen? Sie kippte den Topf um und stellte ihn auf den sauberen Stapel, bevor sie das restliche Geschirr wieder auf die andere Seite stellte und sich die Hände am Geschirrtuch abtrocknete. Er schaute nicht einmal auf, als sie an den Tisch kam, um ihn zu leeren, aber als sie die Hand ausstreckte, umschlang er ihr Handgelenk mit fast beiläufiger Leichtigkeit und schnaubte: »Es wird reichen, bis ich fertig bin. Kümmere dich einfach um die Töpfe.« Becky war einen Moment lang wie erstarrt und hin und her gerissen zwischen Dankbarkeit, dass er so nachsichtig war, Angst, dass sein Zorn sie später treffen würde, wenn sie nicht darauf vorbereitet war, und Verwirrung. Sie hatte geglaubt, dass er die Beherrschung verlieren würde, aber heute schien es ihn nicht einmal zu interessieren. Hatte sie völlig missverstanden, warum er beim letzten Mal wütend auf sie gewesen war, weil der Aschenbecher nicht geleert worden war? Hatte sie sich bei diesem süßen und liebevollen Mann das aufbrausende Temperament nur eingebildet? Er zog an seiner Zigarette und lächelte sie mit einem der seltenen Anflüge von Freundlichkeit an, die zu jener Liebenswürdigkeit passte, von der sie wusste, dass er sie im Herzen tragen musste, um es mit jemandem wie ihr auszuhalten. Er ließ die Handgelenke aus seinem Griff gleiten, und wenn es sich ein wenig wund anfühlte oder ein wenig geprellt war, so lag das nur daran, dass er ein ebenso großer, starker Mann war, wie er freundlich war. Sie kehrte wieder zu ihren Aufgaben zurück. Als Ronald nach New Mexico versetzt wurde, folgte Becky ihm und sie heirateten wenige Tage vor seinem 20. Geburtstag. Wenn Becky schon vor ihrer Heirat glaubte, dass er sie kontrollierte, schien die neue Verpflichtung seinen Dominanzdrang nur noch zu verstärken. Schon vor dem Umzug nach New Mexico hatte er ihr vorgeschrieben, welche Kleidung und welche Frisur sie tragen durfte, und die Zeit, die sie mit ihren Freundinnen verbrachte, eingeschränkt. Offenbar besaß Ronald keinen wirklichen Sinn für Loyalität oder Liebe und konnte diese Motivation daher bei anderen nicht verstehen. Er glaubte, wenn Becky so schön bliebe, wie sie bei ihrem Kennenlernen gewesen war, würden andere Männer ihr den Hof machen und ihre Aufmerksamkeit erregen. Und verlassen zu werden, konnte er nicht ertragen. Also beraubte er sie ihres sorgfältig gepflegten Äußeren und zerstörte ihr Selbstvertrauen mit einer ständigen Flut von Korrekturen und Beschwerden, bis sie davon überzeugt war, dass sie nicht imstande war, irgendetwas alleine tun zu können und sich in allem auf ihn verlassen musste. Als sie nach New Mexico zogen, brach er alle Verbindungen zu ihrer Familie ab. Becky bekam keine eigene Post mehr und sämtliche Versuche, sie über Ronald zu kontaktieren, verliefen bestenfalls gestelzt und wurden schlimmstenfalls ignoriert. Jeder Augenblick ihres Lebens war darauf ausgerichtet, Ronalds Bedürfnisse zu erfüllen. Bei einem normalen Mann wäre das schon unerträglich gewesen, aber bei einem Mann, zu dessen Bedürfnissen die vollständige Kontrolle über alles um ihn herum gehörte, war es ein wahr gewordener Albtraum. Einer, von dem er Becky erfolgreich überzeugen konnte, dass sie ihn aufgrund ihrer eigenen Unfähigkeit verdient hatte. In den folgenden Jahren blieb ihre Ehe in einem Zustand schmerzhafter Balance. Becky tat alles, was von ihr verlangt wurde, und wurde auch der verbale Prügelknabe, wenn Ronalds schlechte Laune es erforderte. Nur ein Jahr nach der Heirat brachte Becky ihr erstes Kind zur Welt, Ronald Gene Simmons Jr., der sich später Gene nannte. Zwei Jahre später, als Ronalds missbräuchliches Verhalten nach seiner Entlassung aus der Marine wieder zunahm, wurde ihr zweites Kind geboren, Sheila Marie Simmons, das schnell zu seinem Augapfel wurde. Sein Kontrollverhalten wurde in den zwei Jahren nach seinem Ausscheiden aus der Marine immer schlimmer, normalisierte sich jedoch später wieder, als er sich bei der Luftwaffe meldete und zu einem Leben voller Disziplin und Ordnung zurückkehrte. In diesen beiden Jahren glichen seine Forderungen weniger denen eines Diktators als vielmehr denen eines lästigen Büroleiters, der Becky bei der Erledigung jeder Aufgabe überwachte, sie daran hinderte, ohne Begleitung aus dem Haus zu gehen und ihr nach und nach den letzten Rest an Freiheit aus einem sorgfältig geplanten Zeitplan strich. Falls Becky bemerkte, dass sich ihre Situation verschlechterte, unternahm sie nur sehr wenig dagegen und machte alles mit, was Ronald wollte. In den folgenden Jahren zeugte er 5 weitere Kinder mit Becky. William, Loretta, Eddie, Marianne und Rebecca Lynn. Jedem Kind wurden schnell Aufgaben und ein Platz in der Ordnung zugewiesen, die er in seinem Haushalt schuf. Für Außenstehende sah es so aus, als handle es sich dabei nur um Hausarbeiten, die allerdings schwieriger waren, als man es von so jungen Kindern erwarten würde. Aber die Wahrheit war viel heimtückischer. Ronald konnte einfach keine freien Menschen unter seinem Dach dulden. Wenn er den Kindern nicht trauen konnte, dass sie ihm in allen Dingen gehorchten, dann konnten sie nicht bleiben. Das Arbeitspensum, das er ihnen zuwies, war ebenso ein Test ihrer Loyalität wie ein Teil ihres pathologischen Wunsches, andere zu kontrollieren. Im Laufe der Jahre verbrachte Ronald seine Freizeit immer häufiger mit Sheila. Als sie 13 Jahre alt wurde, war seine Zuneigung so groß geworden, dass andere sie zu bemerken begannen. Seine anderen Kinder waren zu manipulierende Objekte, Teile des Puzzles seines chaotischen Lebens, die er so zusammenfügen musste, dass der Anschein von Ordnung entstand. Aber in Sheila schien er zu glauben, eine Art Seelenverwandte gefunden zu haben. Sie erhielt alle Gunstbezeugungen, die der grimmig dreinblickende Mann jemals an seine Kinder verteilte. Von allen Menschen in seinem Leben war Sheila die einzige, von der man vermuten würde, dass Ronald Gene Simmons sie jemals wirklich geliebt hat. Bei einem der wenigen familiären Anlässe, die Ronald nicht vermeiden konnte, besuchte seine ganze Familie zu Weihnachten seine Schwägerin. Sheila muss damals etwa 15 Jahre alt gewesen sein. Das Verhalten, das der Rest seiner unmittelbaren, gut trainierten Familie für völlig normal hielt, bereitete Beckys Schwester unglaubliches Unbehagen. Sheila kam zu dem Stuhl im Zimmer, auf dem Ronald saß und finster in den Raum starrte, und setzte sich auf seinen Schoß, als wäre sie ein Kleinkind und kein Mädchen, das auf dem Weg zur Frau war. Als selbst das nicht ausreichte, um ihn aus seiner typischen schlechten Laune zu reißen, beugte sie sich vor und gab ihm einen Kuss. Nicht auf die Wange, wie es eine Tochter tun würde, sondern auf die Lippen. Die anderen Kinder von Ronald und sogar Becky zuckten nicht mit der Wimper. Genau so verhielten sich die beiden immer, wenn sie zusammen waren. Bei all seinen Problemen mit Impulskontrolle und manipulativem Verhalten hätte man erwarten können, dass Ronald in einem Beruf, der Disziplin und Loyalität erfordert, schlecht abschnitt. Aber in den 22 Jahren, die er beim US-Militär diente, war er offenbar ein vorbildlicher Offizier, der schließlich 1979 im Rang eines Master Sergeant in den Ruhestand ging. Während seiner Dienstzeit hatte er sich nicht nur den Respekt seiner Kameraden verdient, sondern auch die Bronze Star Medal, eine Auszeichnung der US-Streitkräfte, die für herausragende Leistungen im Kampfeinsatz oder besonders verdiente Pflichterfüllung verliehen wird. Das Republic of Vietnam Cross, eine Auszeichnung der Republik Vietnam für Militärangehörige, Zivilisten und militärische Einheiten und Organisationen in Anerkennung von Heldentaten oder heldenhaftem Verhalten im Kampf gegen den Feind. Und das Air Force Ribbon, eine Auszeichnung der Air Force, erworben. Während seiner Dienstzeit erhielt er auch zahlreiche Auszeichnungen für seine Treffsicherheit, insbesondere mit einer Pistole Kaliber 22, seiner bevorzugten Waffe. Als dekorierter Veteran zog er sich mit allen Ehren in ihr gemietetes Haus in Cloudcroft, New Mexico, zurück. Die Spannung in diesem Haus muss an Ronalds letztem Arbeitstag spürbar gewesen sein. Die Kinder waren zwar noch nicht alt genug, um sich an die albtraumhafte Ausgangssperre zu erinnern, die auf Ronalds letzten kurzen Ruhestand gefolgt war, aber ihre Mutter muss nur zu gut gewusst haben, wie schlimm es werden würde, auch wenn sie es nie laut zugeben würde. Stellen Sie sich Ihre Überraschung vor, als Ronalds nach Hause kam und statt des wütenden, kontrollierenden Monsters, das sie erwartet hatte, von ihrem Mann wie an einem ganz normalen Tag begrüßt wurde. Sheila hüpfte zu ihm, um ihrem Vater einen Kuss zu geben, und sein Gesicht verzog sich zu einem echten Lächeln. Es sah so aus, als würde alles gut werden für sie alle. Der Lebensmitteleinkauf war der aufregendste Teil der Woche für Becky. Diesmal hielt Ronald sie nicht so fest im Griff. Sie durfte allein in die Stadt gehen, aber sie wusste, dass es ihn verärgerte, wenn er etwas brauchte, während sie unterwegs war. Und Ronald zu verärgern, war eine schlechte Idee. Als er erklärte, dass er sie zum Laden fahren würde, war es fast eine Erleichterung. Wenn er mit ihr in die Stadt kam, dann wusste sie wenigstens, dass er nicht alleine zu Hause war und sich über einen Fehler aufregte, den sie gemacht hatte. Sie eilte im Haus umher und erledigte die letzten Aufgaben, so gut sie konnte, dann schnappte sie sich ihren Mantel und ging zum Auto. Ronald saß bereits drin, der Motor lief und sie konnte leise Musik aus dem Radio hören. Ronald hatte ein Lächeln auf dem Gesicht und nickte zu der Musik. Becky konnte nicht anders, als selbst zu lächeln. Er war nicht immer so gewesen. Sie konnte sich noch gut daran erinnern, wie viel Spaß sie zusammen gehabt hatten, als sie sich das erste Mal trafen. Einen schrecklichen Moment lang erwärmte ein Funken Hoffnung ihre Brust. Wenn er früher mit ihr glücklich gewesen war, dann konnte er es auch wieder sein. Dieser Ruhestand könnte eine Chance für sie sein, dieses Glück wiederzufinden. Sie würde aufhören, so viele dumme Fehler zu machen, und er würde lernen, wieder zu lächeln. Zum ersten Mal seit 2 Jahrzehnten ging Becky schwungvoll um das Auto herum und lächelte auf ihre eigenen Füße hinunter, fast schüchtern, weil sie zu diesem fremden Mann ins Auto steigen würde. Als sie zur Beifahrertür kam, sah sie den Grund, warum er lächelte. Sheila saß mit einem breiten Grinsen auf ihrem Platz. Becky konnte das Lachen auf ihrem Gesicht sehen und sah, wie sie das Wort Daddy aussprach, während sie ihm spielerisch auf die Schulter schlug. Becky wurde flau im Magen, als sie die Tür öffnete. Sheila war bereits angeschnallt und bereit zur Abfahrt. Das Lächeln verschwand auf Ronalds Gesicht, als er sie sah. Er nickte in Richtung der Rückbank. Becky öffnete den Mund, um sich zu beschweren, um sich gegen diese letzte Demütigung in einem zermürbenden Leben zu wehren. Sie sah Ronalds Blick, der nur darauf wartete, dass sie es versuchte. Also schloss sie die Tür und kletterte wortlos auf den Rücksitz. Ihre Wangen brannten vor Scham, als sie aus der Einfahrt fuhren. Sie wurde auf den Rücksitz verbannt, als wäre sie das Kind und Sheila seine Frau. Sie sah Sheila an, die immer noch kicherte und sich freute, ohne zu wissen, dass sie ihre Mutter mit jedem freundlichen Wort und jedem Lächeln mehr verdrängte. Sie bemerkte nicht einmal das Messer, das sie ihrer Mutter mit jeder Freundlichkeit, die Ronald ihr entgegenbrachte, in den Rücken stieß. Sein perfektes kleines Mädchen. Becky war nie perfekt gewesen. Sie versuchte immer wieder, es Ronald recht zu machen, aber seine Ansprüche schienen immer unerreichbar zu sein. Er sah sie nach all den Jahren eher mitleidig als voller Zuneigung an. Die Liebe, die er vielleicht empfunden hatte, war durch die täglichen Enttäuschungen des Zusammenlebens mit ihr verschwunden. Er sah sie immer so an. Das war das Schlimmste daran. Nicht die Scham oder die Demütigung, sondern die Erinnerung an eine Zeit, in der er sie geliebt hatte. In der er sich die Zeit genommen hatte, ihre Hände zu führen, während sie ihre Aufgaben erledigte. Als er sich die Zeit genommen hatte, ihr zu sagen, was er brauchte, anstatt sie mit kaum unterdrücktem Groll anzustarren. Sie wusste, dass sie ihn enttäuscht hatte, aber sie hätte nie geglaubt, dass er seine Liebe an eine Person weitergeben würde, die es mehr verdient hätte. Durch die Vordersitze hindurch sah Becky, wie sich ihre Hände berührten. Vater und Tochter, die in Liebe verbunden waren. Sie hatte nicht gewusst, dass sie Eifersucht auf ihre eigene Tochter empfinden konnte, dass sie so tief und heftig in ihr brennen konnte wie die Scham, als die Nachbarn sie vorbeifahren sahen. Als sie am Lebensmittelgeschäft ankamen, machte Ronalds keine Anstalten, aussteigen zu wollen. Sheila war so in das Gespräch mit ihrem Vater vertieft, dass sie nicht einmal bemerkt zu haben schien, dass sie angekommen waren. Schließlich bemerkte sie Ronalds Blick im Rückspiegel. Er zog die Augenbrauen zusammen und brummte, »Geh los, wir warten hier auf dich.« Wie eine Fremde in ihrer eigenen Ehe stieg Becky aus dem Auto und betrat den Lebensmittelladen. Sie fühlte sich wie betäubt. Sie war weniger abgewiesen als entlassen worden. Sie hielt in der Tür inne, bevor das Brummen der Klimaanlage alle Geräusche von draußen übertönte, und warf einen Blick zurück auf das Auto, in dem ihr Mann und ihre Tochter saßen. Sheila beugte sich vor, um ihren Vater zu küssen, wobei sie seine Wange gänzlich verfehlte und die Lippen fest auf seine presste, mitten in den Bart, der gerade zu wachsen begonnen hatte. Sie hatten sich noch immer nicht voneinander gelöst, als Becky sich abwandte und durch die Gänge huschte. Wie bei allen anderen Unannehmlichkeiten, die Ronalds Forderungen und seine Kontrolle über sie mit sich brachten, wurde von Becky erwartet, dass sie ihre allmähliche Verdrängung in seiner Zuneigung schweigend ertrug. Hätte er eine geheime Affäre, weit weg von der Öffentlichkeit, hätte sie sie mit einer gewissen Würde ertragen können. Doch stattdessen wurde sie zu einem Familientreffen gebracht, bei dem Ronald seine wahre Beziehung zu Sheila auf brutalste Weise darlegte. Im Alter von 17 Jahren war Sheila von ihm schwanger. Er wollte, dass sie das Kind bekam und es als Teil der Familie aufziehen. Er wollte seine inzestuöse Beziehung mit ihr offen fortsetzen und die Familie sollte ihn dabei unterstützen. Das war der Wendepunkt. Das war der Moment, in dem jeder vernünftige Mensch die ganze verdrehte Struktur, die Ronalds all die Jahre aufgebaut hatte, zum Einsturz gebracht hätte. Aber es war nicht Becky, die zerbrach. Sie war angewidert und schämte sich, aber sie stand immer noch zu sehr unter Ronalds Macht, um sich jemals gegen ihn zu stellen. Sie gab nach und fügte sich, so wie er es von ihr erwartet hatte. Die Rebellion kam stattdessen aus einer unerwarteten Richtung. Nachdem er ein Leben lang mit ansehen musste, wie seine Mutter unter dem Absatz seines Vaters zermalmt wurde, hatte Ronald Gene Simmons Jr. genug gesehen. Gene hatte jeden wachen Moment damit verbracht, die gleiche seelenzerstörende Behandlung wie seine Geschwister zu erdulden, deshalb wagte er es nicht, seinen Vater direkt zu konfrontieren, aber er hatte Möglichkeiten. Er war der festen Überzeugung, dass eine Anzeige bei der Polizei nichts bringen würde. Wenn die Behörden all die Jahre zu blind gewesen waren, um den andauernden Missbrauch zu bemerken, warum sollten sie dann jetzt plötzlich ihre Meinung ändern? Also ging er das Problem nicht frontal an, sondern über einen der einzigen Kanäle, bei dem er erwarten konnte, Empathie zu finden und nicht nur eine Kopie seines Vaters in einer anderen Uniform. Er meldete Sheilas Schwangerschaft anonym bei ihrem Schulberater. Im Laufe vieler Sitzungen, beginnend mit der ersten, in der Sheila ihre Schwangerschaft nicht leugnete, arbeitete ihr Berater darauf hin, Informationen über den Vater des Kindes zu erhalten. Obwohl sie 17 Jahre alt und damit in New Mexico volljährig war, hatte Sheila in ihrem ganzen Highschool-Leben noch nie einen Freund gehabt und der anonyme Hinweis hatte die Alarmglocken läuten lassen. Nach fast einem Monat brach sie schließlich zusammen und gab zu, dass der Vater ihres Kindes, ihr eigener Vater, Ronald war. Fast sofort wurde Strafanzeige erstattet. Aber Sheila weigerte sich rundheraus, die Identität des Kindsvaters zu bestätigen. Die Logik, mit der sie diese Entscheidung begründete, wird sich uns immer entziehen. Ein Teil davon mag die offensichtliche Scham und das Stigma gewesen sein, das mit Inzest verbunden war. Selbst als Opfer und nicht als willige Teilnehmerin wäre sie für ihr Leben gekennzeichnet gewesen. Wir wissen auch, dass das emotionale Bombardement ihres Vaters während ihrer Tage vor Gericht einen fieberhaften Höhepunkt erreichte. Anstatt sie zu beschwichtigen und zu beruhigen, ging er stattdessen in die Offensive. Er warf ihr vor, die Familie in Verruf gebracht zu haben. Er warf ihr vor, sein Leben zu ruinieren und ihr gemeinsames Glück zu zerstören. In einem heute noch erhaltenen Brief aus dieser Zeit findet sich eine weitere erschreckende Wendung. Ronald schrieb: »Du hast mich zerstört und du hast mein Vertrauen in dich zerstört. Ich werde dich in der Hölle wiedersehen.« Es ist unklar, was genau zu diesem Zeitpunkt innerhalb der Familie geschah, da sich die Reihen schlossen. Bisher war es den Kindern erlaubt gewesen, Freunde und Besucher zu empfangen, sofern sie Ronald so rechtzeitig benachrichtigten, dass er sich in einem dunklen Raum zurückziehen und trinken konnte, bis sie wieder gingen, aber nun wurden alle Verbindungen zur Gemeinde in Cloudcroft gekappt. Es ist anzunehmen, dass Sheila in dieser Zeit von Ronalds getrennt war und er sie nicht persönlich sehen konnte, was seine Briefe erklärt. Zu dieser Zeit unternahm Becky einen ihrer ersten ernsthaften Versuche, Ronald zu verlassen, als sein öffentliches Verhalten, ihre Angst vor ihm und ihre Überzeugung, ohne ihn nicht leben zu können, endlich zu überwiegen begann. Wären Ronalds Liebesbekundungen gegenüber Sheila wahr gewesen, dann wäre Wut wohl kaum seine erste Reaktion gewesen. Sie hatte sich zwar nach Kräften gegen die Ermittlungen gewehrt, aber die Tatsache, dass sie jemals zugegeben hatte, von ihm berührt worden zu sein, wenn auch nur außerhalb eines offiziellen Rahmens, reichte aus, um ihn schrecklich wütend zu machen. Wie bei allen anderen Dingen in seinem Leben war der Kontrollverlust die Ursache für seine Notlage. Er mochte vielleicht in seinem Leben eine romantische Neigung verspürt haben, aber wenn dem so war, hatte sie keinen Einfluss auf sein Verhalten. Seine Beziehung zu Sheila hatte nichts mit Liebe zu tun, sondern nur, wie die meisten Inzesttaten, mit Macht und Dominanz. Bei den anderen Familienmitgliedern fand Ronald ein gewisses Maß an Gleichmut, indem er ihre Handlungen kontrollierte, aber wenn es um sein Lieblingskind Sheila ging, reichte es nicht aus, sie jeden wachen Moment zu kontrollieren. Er musste jeden Teil von ihr besitzen, auch ihren Körper. Sie mag von dem Arrangement profitiert haben, da er seine Besessenheit so darstellte, dass er ihr zusätzliche Aufmerksamkeit schenkte, aber letztlich war ihr Glück für ihn nie von Bedeutung gewesen, und er nahm weit mehr, als er gab. Wäre Sheila nicht das Ziel seines Kontrollbedürfnisses geworden, hätte jedes seiner anderen Kinder sein Opfer werden können. Hätte Sheila seine Annäherungsversuche nicht in der von ihm gewünschten Weise erwidert, wäre er wahrscheinlich zu einer ihrer jüngeren Schwestern übergegangen, denn das schien seine sexuelle Neigung zu sein. Im Laufe seines Lebens scheint Ronald alle Frauen, denen er begegnete, ähnlich behandelt zu haben. Für ihn waren sie nur ein Ventil für seine Begierden, und unwichtige Details wie ihr Interesse an ihm und die Tatsache, dass sie zu seiner Familie gehörten, konnte er ignorieren, wenn er dadurch das bekam, was er wollte. Sheila zu schwängern war die logische Konsequenz seiner Dominanz. Er besaß nicht nur jeden Teil von ihr, sondern hatte sie von einem jungen Mädchen zu seinem Brutkasten verwandelt. Sie durfte nicht mehr als Person existieren. Sie war nur noch ein Sammelbecken für seine dunklen Leidenschaften. Bei Becky schien das Vergnügen, das er beim Schwängern empfunden hatte, nur allzu schnell vergangen zu sein, was die große Zahl der Kinder erklärt, die er sie zwang auszutragen. Mit Sheila war dieses Vergnügen noch umfassender. Sie wurde nicht nur gezwungen, ein Kind auszutragen, von dem man annehmen kann, dass sie es nicht wollte, sondern sie war auch in einem erdrückenden Netz aus Schuld und Scham gefangen. Gerade als seine Freude über die totale Kontrolle über Sheila sich ihrem natürlichen Abschluss näherte, wurde sie durch das Eindringen der Außenwelt gestört, der Welt, die er nicht kontrollieren konnte. Die Familie begann zu zerbrechen. Jean, der bereits verzweifelt versucht hatte, von seinem Vater wegzukommen, nutzte diesen Moment der Schwäche, um sein eigenes Leben zu beginnen. Ohne Ronalds ständige Präsenz wurde ihm die Lächerlichkeit des sklavischen Gehorsams der anderen Kinder immer deutlicher, und in seinem depressiven Zustand machte er sich selten die Mühe, sie dafür zu bestrafen, dass sie sich nicht an die Routinen hielten, die er für sie vorgesehen hatte. Ohne ständige Verstärkung bröckelte allmählich die Disziplin, die Ronald sein ganzes Leben lang durchzusetzen versucht hatte, bis er erkannte, dass seine Situation unhaltbar war. Obwohl Sheila die Ermittlungen blockierte und alle Beteiligten die Aussage verweigerten, bahnte sich die Anklage wegen Inzest ihren Weg durch das Rechtssystem von New Mexico. Zum ersten Mal in seinem Leben als Erwachsener brach das Chaos der Außenwelt wieder in die Stabilität ein, die Ronald für sich aufgebaut hatte. Seine Antwort war vorhersehbar, explosiv. Er entwurzelte die gesamte Familie und floh aus dem Bundesland. Das gemietete Haus, in dem er sich seit seinem Ausscheiden aus den Streitkräften aufgehalten hatte, wurde verlassen aufgefunden. Die Familie Simmons verschwand still und klammheimlich. Teil 2. Mockingbird Hill. Fast ein ganzes Jahr verging, ohne einen Hinweis auf die Familie. Sheilas Entbindungstermin verstrich und die Ermittlungen gegen Ronald Gene Simmons kamen langsam zum Stillstand, da weder Täter noch Opfer zu finden waren. Schließlich stellten die Gerichte in Cloudcroft ihre Ermittlungen zu Sheilas Schwangerschaft ein und legten sie zu den anderen ungeklärten Fällen. In den 1980er Jahren machten Zuständigkeitskonflikte und mangelhafte Kommunikation eine Flucht wie diese nur allzu einfach und allzu häufig. Viele Serienmörder entzogen sich auf dieselbe Weise der Aufmerksamkeit, indem sie zwischen verschiedenen Bundesstaaten hin und her pendelten, um nicht aufzufallen. Der damalige Justizapparat war einfach nicht in der Lage, Verbrecher jenseits der Staatsgrenzen zu verfolgen, und man war sich damals einig, dass gewaltlose Verbrechen wie das, das Ronald an seiner Tochter begangen hatte, nicht vorrangig behandelt werden sollten. In Ward, Arkansas, führte die Familie 2 Jahre lang ein hermetisches Leben mit so wenig Kontakt zur Außenwelt wie nur möglich. Falls Ronald in dieser Zeit arbeitete, wurde er schwarz bezahlt. Wenn sie in dieser Zeit ein Haus gemietet hatten, kann man davon ausgehen, dass die Miete bar oder einfach gar nicht bezahlt wurde, da die Simmonses von einem Haus zum nächsten zogen. Das absolute Chaos eines Lebens ohne Zeit, um Wurzeln zu schlagen. Dieselbe Situation, die Ronald in seiner Jugend an den Rand des Wahnsinns getrieben hatte, war mit voller Wucht zurückgekehrt. Ronald, der noch immer unter dem Druck des Verrats durch seine Tochter stand, wandte sich nach innen, während er seine Familie weiterhin brutal verprügelte. Innerhalb von 2 Jahren war jede Hoffnung auf eine Flucht, die sie nach diesem flüchtigen Blick in die Freiheit gehegt haben könnten, verflogen. Als Ronald sie wieder entwurzelte, gab es kein Gefühl der Erleichterung, dass das Leben wieder in Ordnung kommen würde, sondern nur das ständige Grauen, das sich einstellte, wenn man den Raum mit einem Mann teilte, der sich um nichts anderes kümmerte als um seine eigene Kontrolle. 25 Kilometer außerhalb von Dover, Arkansas, fand die Familie Simmons schließlich ihr neues Zuhause. Mockingbird Hill war ein fantasievoller Name für ein im Wesentlichen verlassenes Grundstück. Um das Haus zu erreichen, musste man eine lange gewundene Auffahrt aus rotem Lehmboden in einem stark bewaldeten Gebiet hinauffahren, die bei starkem Regen oder Schnee, wie es für die Gegend typisch war, praktisch unpassierbar war. Nachdem man Dutzende betreten Verbotenschilder passiert hatte, die den Weg säumten, kam das Haus selbst in Sicht. Es bestand aus 2 in die Jahre gekommenen Wohnmobilen, die wahllos zu einem einzigen größeren Gebäude zusammengeschweißt worden waren. Nach der chaotischen Zeit ihrer Flucht quer durch das Land wehrten sich allmählich einige der älteren Kinder gegen Ronalds Kontrolle. Gene hatte die Familie bereits vor ihrer Flucht verlassen, und einige der älteren Kinder, darunter auch Sheila, fragten sich nun ernsthaft, ob sie noch mehr Zeit in der Obhut ihres Vaters verbringen wollten. Hätte es nie eine Einmischung von außen gegeben, hätte Ronald niemals eine Schwäche gezeigt. Aber jetzt, da die Familie erkannte, dass er überhaupt nicht so allmächtig war, wie es den Anschein gehabt hatte, war die Saat der Rebellion aufgegangen. Ronald reagierte auf die einzige Art und Weise, die er kannte. Er versuchte, den Griff um sie zu verstärken. Die kleine Becky weinte schon sehr früh. Ihre Mutter würde nicht aus der Küche kommen. Sie hatte sich an den Esstisch gesetzt und rauchte eine Zigarette nach der anderen, nachdem sie Daddy das Frühstück gemacht hatte, und hatte sich seitdem nicht mehr bewegt. Sie würde nicht durch die Glastür schauen, egal wie sehr die Kinder weinten. Man konnte sehen, wie sie jedes Mal zusammenzuckte, wenn eines ihrer Kinder schrie, aber sie wagte es nicht, sich zu bewegen. Sie wagte es nicht, für sie zu kämpfen. Die Älteren hatten bereits gelernt, dass Heulen ihnen nur einen finsteren Blick von Daddy einbrachte. Sie machten sich nicht einmal mehr die Mühe, nicht für so etwas Kleines wie Schmerzen. Wenn sie davon überrascht wurden, wenn sie den Halt um einen Betonklotz verloren und dieser auf ihrem Fuß landete, oder wenn eine Ecke an einer der Blasen an ihren Händen hängen blieb, dann würden sie vielleicht ein kleines Keuchen oder einen kleinen Schrei ausstoßen, aber das wäre nur ein Reflex. Sie marschierten in einer Reihe hin und her von dem Schutthaufen, den Daddy auf dem Grundstück gefunden hatte, als er beschlossen hatte, wo das Gras gemäht werden musste, bis zur neuen Mauer. Sie kroch Reihe für Reihe um die Vorderseite des Grundstücks herum und versperrte allmählich jede Sicht auf das Haus von der Außenwelt. Die kleine Becky war erst 8 Jahre alt. Die Blöcke, die ihre Brüder und Schwestern trugen, ließen ihre Schultern verkrampfen und ihre Gelenke knacken. Die anderen hatten Blasen, aber ihre Hände waren durch die jahrelange Arbeit abgehärtet. Ihre bluteten einfach. Jeder Stein, den die kleine Becky in die Mauer einfügte, war an den Ecken rot markiert. Sie hätte Daddy um eine Arbeit angefleht, die ihr nicht so weh tat, wenn sie geglaubt hätte, dass es etwas nützen würde, aber er wollte ihr die Arbeit, die er im hinteren Teil des Hofes verrichtete, nicht anvertrauen. Die vordere Mauer würde höher werden als die hintere. Die Baumreihen auf der Rückseite grenzten an das Grundstück eines Nachbarn. Seit ihrer Ankunft waren die kleine Becky und die anderen ein- oder zweimal aufgeschreckt, als sie hörten, dass draußen andere Kinder spielten. Sie hatten sie sogar durch die Bäume hindurch gesehen. Daddy würde es nicht dulden, dass Fremde in seinen Garten kamen, und er würde auch keinem seiner Kinder mehr so weit vertrauen, um es mit einem Nachbarn sprechen zu lassen. Der einzige Grund, warum die Ziegelsteinmauer auf der Rückseite des Grundstücks flacher war, war, dass er Stacheldraht entlang der Mauer aufrollen konnte, ohne eine Leiter zu benötigen. Eddie und Loretta mussten ihm dabei helfen und beide kamen an diesem Abend mit jodverschmierten, zerkratzten Händen ins Bett. Die einzige, die vor der Mauer sicher war, war Barbara. Sie wurde in ihrem Zimmer eingesperrt, in der Hoffnung, dass Daddy ihr keine Arbeit geben würde, wenn er sie nicht sah. Sie waren jetzt seit 3 Tagen hier, seit Daddy die Schlüssel in der Stadt bekommen hatte. Jeden Morgen hatte er sie im Morgengrauen geweckt und ihnen eine andere Aufgabe für den Tag aufgetragen. In der ersten Nacht, noch bevor sie die Kisten aus dem Auto holten, mussten die Älteren eine Senkgrube graben, weil das neue Haus keine Toilette hatte. Daddy störte das nicht. Er sagte, es erinnere ihn an die Zeit bei der Armee. Seitdem hatten sie jeden Tag an diesen Projekten gearbeitet. Rückschnitt des hohen Grases im ganzen Garten, Aufbau eines Hühnerstalls, Daddys Flaschen einsammeln, die er im Hof liegen gelassen hatte, eine Hundehütte für Beau und Duke zusammenzuzimmern, damit sie nicht im Haus schlafen mussten und die ganze Nacht jammerten und jaulten. Die Baumaterialien auf Haufen stapeln, um sie später zu verwenden. Nach Plätzen für die Senkgruben der kommenden Monate suchen. Die Mauer war nur das letzte Projekt auf einer langen Liste. Der Ziegelstein glitt zwischen den schmerzenden Fingern der kleinen Becky hindurch und hinterließ einen Kratzer an ihrem Bein, bevor er gegen ihre Ferse schlug. Sie versuchte, sie zu unterdrücken, aber die Tränen liefen ihr trotzdem über die Wangen. Sie weinte nicht laut, zitterte aber. Der Wald verschwamm, als sie trotz ihrer zitternden Hände nach dem Ziegelstein griff. Sie wusste nicht, wer es war, aber plötzlich waren Arme um sie geschlungen, die sie in einem engen Kreis aus Wärme hielten. Sie konnte den süßen Geruch von Schweiß riechen, einen schwachen Hauch des Parfüms ihrer Mutter und die süßliche Feuchtigkeit, die nach dem wochenlangen Leben in einem Auto an all ihren Kleidern hing. Wer auch immer es war, hielt sie nur einen Moment fest, bevor er sie wieder losließ. Gerade lange genug, damit sie zu Atem kam, aber nicht lange genug, um Daddys Aufmerksamkeit zu erregen. Als sie nach unten blickte, war ihre Socke blutverschmiert, aber das war kaum von Bedeutung. Auf ihrem Rock war bereits ein kleiner blutiger Fleck zu sehen. Auch auf ihren Turnschuhen befanden sich rostige Spuren und Grasflecken. Sie würde schon dafür bestraft werden, dass sie ihre Kleider beschmutzt hatte, wenn Daddy beschließen sollte, dass eine Bestrafung angebracht war. Ein Fleck mehr war da nicht wichtig. Mit der Kraft, die ihr die Umarmung ihres Bruders oder ihrer Schwester verliehen hatte, krallte die kleine Becky die Finger unter die Ecken des Ziegelsteins und hob ihn wieder hoch. Die Muskeln ihres Rückens, ihrer Schultern und ihrer Arme spannten sich bis zum Äußersten und vibrierten dann wie eine gezupfte Gitarrensaite. Ihre Hände zitterten weiter, aber ihr Griff war fest, trotz des Morgentaus, den der Ziegelstein aufgesaugt hatte. Sie marschierte weiter auf die Mauer zu, bevor Daddy ihre Nachlässigkeit bemerken konnte, baute die Mauer ihres eigenen Gefängnisses. Über mehrere Wochen hinweg befestigte Ronald Mockingbird Hill so, dass potenzielle Besucher abgeschreckt werden und hoffnungsvolle Spanner ihrem Hobby nicht mehr nachgehen konnten. als ob die abgelegene Lage und der dichte Wald, der das Grundstück umgab, nicht schon genug wären, sorgten die bedrohlichen Warnschilder sowie die Mauern und der Stacheldraht, die er seine Kinder um das Grundstück herum anlegen ließ, wahrscheinlich dafür, dass es nicht viele Besucher geben würde. Ronald hatte seine Lektion gelernt, der Außenwelt zu zeigen, wie das Leben in seinem kleinen Reich wirklich aussah. Wenn komplette Isolation erforderlich war, um die absolute Kontrolle zu behalten, dann würde er sie schaffen. Er hatte sich ohnehin nie besonders für die Gesellschaft anderer interessiert. Er lernte nicht nur, wie geheimnisvoll er sich verhalten musste, sondern auch, wie wichtig es war, die Anonymität seiner Familie zu wahren, indem er die Regeln sorgfältig befolgte. Seine Kinder besuchten ihre Schulen und, obwohl sie einige Schwierigkeiten hatten, soziale Kontakte zu knüpfen, da sie einen strengen Zeitplan hatten, der keine Zeit für Freundschaften außerhalb des Klassenzimmers ließ, hatte keines von ihnen Lernschwierigkeiten. Während ihrer gesamten Schulzeit in Arkansas hielten sie sich im Mittelfeld und zogen nie die Aufmerksamkeit auf sich oder ihr ungewöhnliches Zuhause. Etwa zu dieser Zeit trat eine neue Belastung in Ronalds Leben auf. Als er seine Familie entwurzelte und alle Verbindungen zu seiner Vergangenheit in New Mexico abgebrochen hatte, hatte er auch den Zugang zu der großzügigen Pension verloren, die er während seiner Zeit beim Militär angesammelt hatte. Während seines gesamten Erwachsenenlebens war Geld für ihn nie ein Problem gewesen. Während seiner Dienstzeit und nach seiner Pensionierung als Hauptfeldwebel war er vom Militär versorgt worden. Seine Pension hatte ausgereicht, um Miete und Rechnungen zu bezahlen. Ohne dieses Geld war er gezwungen, sich eine Arbeit zu suchen. Selbst unter den besten Bedingungen war es schwierig, im ländlichen Arkansas Arbeit zu finden. Die Stadt Dover zählte nur einige hundert Familien und diese geringe Einwohnerzahl forderte nur eine sehr kleine Infrastruktur. Kleinstädte ohne lokale Industrie leben in einer winzigen, meist abgeschotteten Wirtschaft, in der das Geld nur zwischen den Einwohnern hin und her geschoben wird, wobei ein kleiner Teil durch Exporte hereinkommt und ein wesentlich größerer Teil abgeschöpft wird, wenn Waren importiert werden müssen. Um in einer Kleinstadt einen Job zu bekommen, braucht man eines von zwei Dingen: eine einzigartige und sehr wertvolle Fähigkeit oder ein Familienmitglied mit Einfluss. Als Außenseiter und ohne jegliche Erfahrung außerhalb des Militärs hatte Ronald in Dover keinerlei Möglichkeiten und, wie die meisten Menschen, die außerhalb der Stadt Arbeit suchten, war er gezwungen, 50 Kilometer ins nahegelegene Russellville zu fahren, um wenigstens eine schlecht bezahlte Arbeit zu finden. Für Ronald war es das erste Mal, dass er sich außerhalb der bequemen Struktur des Militärs mit dem regulären Arbeitsleben auseinandersetzen musste, womit er alles andere als gut zurechtkam. Nachdem er sein ganzes Leben lang für die Qualität seiner Arbeit gelobt worden war und buchstäblich Medaillen für die korrekte Ausführung seiner Arbeit erhalten hatte, fühlte er sich durch das geringe Gehalt, das er nun bekam, massiv unterbewertet. In seinem militärischen Leben hatte er eine Führungsposition erlangt und sich den Respekt seiner Kameraden verdient. Zwar hatte er im Rahmen seiner Arbeit auch mit Leuten höheren Ranges zu tun gehabt, aber nie mit der amerikanischen Zivilbevölkerung. Er war überwältigt von der ständigen Respektlosigkeit, die ihm von Arbeitgebern, Kollegen und der Öffentlichkeit entgegengebracht wurde. Für einen normalen Veteranen wäre es schon schwierig gewesen, aber für einen Egomanen wie Ronald wurde jeder Tag zu einem ständigen Krieg mit seinen Mitmenschen, da eingebildete Kränkungen in seinem Kopf zu Rachefeldzügen auswuchsen. Wie bei allem anderen, was ihm Unbehagen bereitete, haderte Ronald mit jeder Situation, die er nicht vollständig kontrollieren konnte und deren Regeln er nicht verstand. Beim Militär gab es eine Befehlskette, der man leicht folgen konnte. Er hatte den Befehlen eines Höhergestellten gehorchen müssen, denn das lag in der Natur des militärischen Lebens. Aber in einem zivilen Beruf konnte jeder Druck auf ihn ausüben und er wusste einfach nicht, welche Forderungen er befolgen musste und welche er ignorieren konnte. Und dann war da noch das Problem, dass Ronald Frauen nach wie vor als bloße Objekte seiner sexuellen Begierde ansah. Trotz der schlechten Aussichten erhielt Ronald fast unmittelbar nach seiner Ankunft in Russellville eine gute Stelle als Angestellter in einer Anwaltskanzlei, eine Aufgabe, bei der sein natürlicher Hang zur Organisation und seine pinglige Liebe zum Detail eher von Vorteil als von Nachteil waren. Alle Berichte über die Qualität und das Tempo seiner Arbeit zeigten, dass er ein intelligenter und fleißiger Arbeiter war. Die gleichen Eigenschaften, die ihn beim Militär erfolgreich gemacht hatten, erwiesen sich erstmals auch in seinem zivilen Leben als positiv. Leider wurden der Fleiß und die Kompetenz, die er mitbrachte, nicht von Disziplin begleitet. Während das Militär Ronald immer an der kurzen Leine gehalten hatte, gab es jetzt niemanden, der ihn zurückhielt. Es gab niemanden, der ihn davon abhalten konnte, sich so zu verhalten, wie er es für normal hielt, und sein Leben zu Hause im Büro fortzuführen. Es gab nur wenige Frauen im Büro, aber wie zu Hause wählte er eine jüngere Frau als Mittelpunkt seiner Aufmerksamkeit. Doch im Gegensatz zu Sheila hatte seine Zielperson, Kathy Kendricks, einige Zeit außerhalb ihres Elternhauses verbracht. Sie war also in der Lage, die absolut unangemessenen sexuellen Annäherungsversuche, die er ihr gegenüber machte, als missbräuchlich und nicht als schmeichelhaft zu erkennen. Er hatte einer Partnerin nichts zu bieten. Seit seinem Kontrollverlust in Cloudcroft wurde seine Instabilität immer offensichtlicher und äußerte sich in schlechter Laune und grenzwertiger Paranoia. Sie meldete seine wiederholten anzüglichen Bemerkungen und nachdem sie Ronalds Flirten, das an einen sexuellen Übergriff grenzte, ihren Arbeitgebern geschildert hatte, wurde er umgehend entlassen. Die Familie glaubte, schon einmal seine Wut erlebt zu haben, als sämtliche Kränkungen gegen ihn nur eingebildet gewesen waren. Jetzt war er von einer Frau zurückgewiesen worden, von der er glaubte, dass sie ihm von Rechts wegen hätte gehören sollen und die kaum mehr als ein weiterer Besitz war, und hatte dadurch die einzige feste Arbeitsstelle verloren, die er seit seinem Ausscheiden aus dem Militär hatte finden können. Das Gehalt eines Rechtsanwaltsgehilfen in den 1980er Jahren war nicht gerade üppig, aber es reichte aus, um die Miete für seine kleine Enklave auf dem Mockingbird Hill zu bezahlen, Lebensmittel für die Familie und genügend Alkohol für sich selbst zu kaufen, wenn beunruhigende Gedanken an all diejenigen, die ihm Unrecht getan hatten, ihr hässliches Haupt zu erheben drohten. Nach wie vor weiß niemand, wie gewalttätig Ronalds gegenüber seiner Frau und seinen Kindern war. Im Nachhinein scheint es offensichtlich, dass er ein gewalttätiger Mann war, so dass es schwer vorstellbar ist, dass er ihnen während seiner langen Kontroll- und Terrormaßnahmen niemals körperlichen Schaden zugefügt hat. Wenn Ronalds dem Verhaltensmuster folgte, das wir häufig bei anderen Psychopathen und Missbrauchstätern beobachten, war dies wahrscheinlich eine Zeit des besonderen Leids für seine Kinder und seine Frau, da er sich an ihnen vergriff, um Dampf abzulassen. Während seine Frau in dieser Zeit aufgrund ihrer fehlenden Fahrkenntnisse und der ländlichen Lage völlig isoliert war, wurden bei den Kindern nie Anzeichen von körperlicher Misshandlung festgestellt, sodass es durchaus möglich ist, dass er seine gesamte gewalttätige Aufmerksamkeit auf sie richtete. Becky war nach Sheilas Rückzug wieder zum sexuellen Ventil für ihn geworden. Vielleicht in der Erwartung einer ähnlichen Verbesserung der Behandlung, wie sie ihre Tochter während ihrer Zeit als Mittelpunkt von Ronalds Aufmerksamkeit erfahren hatte. Während der Zeit, in der er von Kathy Kendricks besessen war, hatte er sich wahrscheinlich wieder von ihr zurückgezogen. Eine Kombination aus der neuen schlechten Laune und dem Fehlen von allem, was als Zuneigung interpretiert werden könnte, reichte aus, um sie zum Äußersten zu treiben. Becky versuchte, ihn zu verlassen. Ihr Fluchtversuch scheint jedoch schlecht durchdacht und kurzlebig gewesen zu sein. Ronald hatte sie jahrzehntelang darauf konditioniert, zu glauben, dass sie ohne seine Fürsorge in der Welt nicht überleben könnte, und das glaubte sie bis zu ihrem letzten Moment. Bei diesem ersten Versuch scheint es ebenso wahrscheinlich, dass sie aus eigenem Antrieb nach Hause zurückgekehrt war, wie dass er sie dazu gezwungen hatte. Die Tatsache, dass ihre vielen Kinder immer noch allein in einem Haus mit einem Mann gefangen waren, der niemals gezögert hatte, sie auf die schrecklichste Art und Weise zu missbrauchen, trug wahrscheinlich auch zu ihrer Entscheidung bei. Ronald schien diesen Verrat lediglich mit Verachtung zu erwidern. Betrachtet man die Beziehung der beiden durch die verzerrte Linse, könnte man diesen Mangel an Rache als Freundlichkeit ansehen, aber Ronald war nicht der Typ Mann, der vergibt und vergisst. Er hatte diese und alle anderen Beleidigungen in seinem Gedächtnis abgespeichert. Doch im Moment hatte er dringendere Sorgen. Trotz der Geschwindigkeit, mit der sich die Gerüchte in der Kleinstadt Russellville verbreitet haben müssen, brauchte Ronald nur wenige Wochen, um eine neue Stelle zu finden, diesmal bei der örtlichen Ölgesellschaft. Dort hatte man zwar von seinem schlechten Ruf gehört, aber seine Kompetenz schien unbestreitbar zu sein, und eine gewisse tief verwurzelte Frauenfeindlichkeit erlaubte es ihnen, Kathy Kendricks Beschwerden über ihn als eine schiefgelaufene Romanze und nicht als die rücksichtslosen Handlungen eines kranken Mannes abzutun. Es dauerte nicht lange, bis er wegen Ungehorsam und ständigen Auseinandersetzungen mit seinem Arbeitgeber sowie ersten Anzeichen von ungebührlichem Verhalten gegenüber seinen Kolleginnen erneut auf Stellensuche ging. Wir wissen nicht, ob Becky während dieser Zeit der Arbeitslosigkeit ihren zweiten Versuch unternommen hat, ihn zu verlassen, aber wenn man die Muster von Ronalds Dominanzverhalten verfolgt, ist es durchaus möglich. Wir wissen, dass Becky in diesen Jahren mehrmals versuchte, sich von Ronald zu trennen. Der Vorfall in Cloudcroft und die lange Zeit des Chaos, die darauf folgte, hatten ihren Glauben an eine fast gottgleiche Fähigkeit, alle Elemente in seinem Leben vorherzusagen und zu kontrollieren, eindeutig erschüttert. Mit dem neu gewonnenen Gefühl der Sicherheit lebten sich die Kinder gut in den neuen Schulen ein, holten den versäumten Lernstoff schnell nach und siedelten sich wieder im Mittelfeld an. Da Ronald nun häufig außer Haus war, um zu arbeiten, entwickelten sie allmählich auch ein gesellschaftliches Leben ohne seine ständige Einmischung. Die jüngeren Kinder schlossen zum ersten Mal Freundschaften. Die älteren Kinder konnten zum ersten Mal abends in die nahegelegenen Städte gehen, wo sich die anderen Schüler trafen. Keines der Kinder war jemals so dumm, einen Freund mit nach Mockingbird Hill zu bringen. Trotz Ronalds Abwärtsspirale war sein Intellekt so scharf wie eh und je, und seine Paranoia hatte keineswegs nachgelassen. Jeder Hinweis auf eine Einmischung von außen in seinen Bereich hätte zu einem massiven Wutanfall und einem letztlich vergeblichen Versuch geführt, gegen seine rebellischen Kinder vorzugehen. Nach seiner Entlassung bei der Ölgesellschaft dauerte es etwas länger, bis Ronald eine neue Stelle fand. Aber schließlich erwies sich Russellville wieder einmal als entgegenkommend. Offenbar trug der Patriotismus dazu bei, dass er so viele angenehme Jobs bekam. In der Nach-Vietnam-Ära gab es viel Sympathie für Veteranen, die sich nur schwer an das zivile Leben anpassen konnten, und die meisten seiner exzentrischen Eigenheiten wurden als Kriegsneurose abgetan. Schließlich nahm er eine neue Stelle als Angestellter bei der Woodline Motor Freight Company an. Ronalds verdrehte Einstellung zu Frauen hatte ihn bisher zwei Jobs in Russellville gekostet, und er hatte nicht die Absicht, den dritten aus demselben Grund zu verlieren. Psychopathen sind vielleicht in der Lage, ihr Grundverhalten zu ändern, aber sie sind absolute Experten darin, es zu verschleiern. Keine Mitarbeiterin des Transportunternehmens hatte jemals Anlass, sich über seine unangemessenen Annäherungsversuche zu beschweren. Tatsächlich schien er sich mit seinen Kollegen recht gut zu verstehen, hielt Smalltalk und mischte sich bis zu einem gewissen Grad unter die anderen Mitarbeiter. Ronald hatte seine angeborene Frauenfeindlichkeit jedoch nicht abgelegt und immer noch große Probleme mit jeder Art von ziviler Autorität. Beides zusammen sollte ihm in der Person von Joyce Elaine Butts, seiner neuen Vorgesetzten, zum Verhängnis werden. Zu sagen, dass Ronald und Joyce nicht miteinander auskamen, wäre eine Untertreibung. Er konnte sich eine Frau als Chef nicht vorstellen, und sie kam nicht mit einem Angestellten klar, der ihre grundlegenden Ansprüche komplett ignorierte. Ronald wandte sich häufig über ihren Kopf hinweg an die Unternehmensleitung, auch wenn es nur um kleinere Streitigkeiten ging, und die ständige Verärgerung über einen aufsässigen Neuling machte bald alle Vorteile zunichte, die seine ausgeprägte Kompetenz für das Unternehmen mit sich bringen könnte. Darüber hinaus ermahnte Joyce Ronald ständig, nachdem bekannt geworden war, dass er Kathy Kendricks wieder den Hof machen wollte, indem er mit Blumen bei ihr auftauchte und ihr kurze Briefe schickte, um sie trotz des Altersunterschieds von fast 30 Jahren um Vergebung und um ihre Gunst zu bitten. Als er entlassen wurde, geschah dies ohne Schuldzuweisung seitens des Unternehmens, aber für Ronald schien es offensichtlich, dass er diesen letzten Job dank einer Art Verschwörung der Frauen von Arkansas verloren hatte, die ihm schaden wollten. Irgendwann erkannte Ronald zwar, dass seine Kinder ein soziales Leben pflegten, aber zu diesem Zeitpunkt war er so sehr in seinen paranoiden Rachegelüsten gefangen, dass er nicht die Energie aufbringen konnte, einzugreifen. Gleichzeitig ist es durchaus möglich, dass er erkannte, dass jeder weitere Versuch, seine Kinder von der Gesellschaft fernzuhalten, unerwünschte Aufmerksamkeit auf sie lenken würde. Schließlich kommentierten die Freunde seiner Kinder bereits ausführlich, dass sie das Haus der Simmons nie besuchen durften. Als er erfuhr, dass einer der älteren Jungs, Billy, sich nicht nur verabredet hatte, sondern ernsthaft in Erwägung zog, mit einem Mädchen zusammenzuziehen, nahm Ronald die Nachricht stoisch hin. Trotz seiner Schwierigkeiten im Berufsleben fühlte er sich in seinem Zuhause sicher und glaubte, ein paar Risiken eingehen zu können, um normal zu erscheinen. Während die Feststellung, dass ihr Vater seine Regeln endlich ein wenig lockerte, die Familie erleichtert haben mochte, war keiner von ihnen dumm genug zu erwähnen, dass eines der anderen älteren Kinder einen Verehrer hatte. Sie waren voller Hoffnung, aber noch nicht bereit, die Sicherheit der Lügen aufzugeben. Diesmal zögerte Ronald nicht, sich wieder auf Jobsuche zu begeben. Zwar wurde er jedes Mal verzweifelter, wenn er wieder auf Arbeitssuche gehen musste, aber gleichzeitig auch wählerischer. Diesmal kundschaftete er seine potenziellen Arbeitgeber aus, als würde er einen Einsatz im Feindesland planen. Er entschied sich schließlich für ein Unternehmen, in dem er mit anderen Veteranen zusammenarbeiten und keinen Frauen unterstellt sein würde. Seine neue Stelle als Verkäufer in einem Lebensmittelladen war nicht annähernd so gut bezahlt wie seine früheren Tätigkeiten. Die Arbeitszeiten waren viel unregelmäßiger und statt nur mit dem ein oder anderen Kunden am Telefon zu haben, stand er nun jeden Tag an vorderster Front in der Öffentlichkeit. Er war unglücklich in seinem Job. Er verabscheute die Arbeit und den Kundenkontakt und empfand die geringe Bezahlung, die er für sein Leiden erhielt, als schwere Beleidigung. Während Ronald die Menschen um ihn herum bei seinen früheren Arbeitsstellen aufgrund ihrer mangelnden Disziplin und ihres Dienstes für das Land, das er liebte, als minderwertig betrachtete, hegte er jedoch einen gewissen Respekt vor seinen Kollegen im Lebensmittelladen, von denen einer als Marinesoldat im Vietnamkrieg gedient hatte. Er hatte so viel Respekt vor diesem Mann, Bill Mason, dass er sich nicht einmal die Mühe machte, die Maske falscher Höflichkeit aufzusetzen, sondern so ehrlich zu ihm war, wie er es noch nie in seinem Leben zu jemandem gewesen war. Bill hielt Ronald für einen ruppigen, wütenden Mann, aber er unterschied sich nicht von den meisten Veteranen, die er im Laufe der Jahre kennengelernt hatte. Manchmal war er sogar ziemlich beeindruckt von Ronald, vor allem als er bei einer Wohltätigkeitsaktion half, um Weihnachtsgeschenke für bedürftige Kinder in der Gegend zu sammeln. Im Laufe seiner Arbeitstage erreichten ihn allmählich die Gerüchte. Die beiläufige Bemerkung einer Hausfrau hier oder das Augenzwinkern und Nicken eines pummeligen Fußballtrainers dort und schürten die Flammen des Verdachts. Er würde sie jedoch nicht zur Rede stellen. Noch nicht. Er brauchte Beweise, bevor er diese verräterische Schlampe auf die Straße setzen konnte. Er hatte ihr die besten Jahre seines Lebens geschenkt und so zahlte sie es ihm zurück? Er hatte alles für sie getan, ihr alles gegeben. Und jetzt, wo es schwierig wurde, vögelte sie einen anderen Mann? Ronald hatte in seiner Zeit für vieles gestanden. Für Respektlosigkeit und abfällige Bemerkungen, für Verschwörungen und Bosheit. Aber Ehebruch ging einen Schritt zu weit. Das war die ultimative Geringschätzung. Dafür würde er sie vernichten. Er wollte sie nicht nur verletzen, nicht nur töten. Er würde sie vernichten, sobald er beweisen konnte, dass sie ihm untreu geworden war. Es war nicht das erste Mal, dass die Schlampe ihm in den Rücken gefallen war. Er war damals zu nachsichtig mit ihr gewesen, hatte ihre Lügen hingenommen und ihr alles ohne weiteres verziehen. Nun, er würde sich nicht noch einmal zum Narren halten lassen. Alle Betrüger, Ehebrecher und Lügner würden ihre gerechte Strafe bekommen und diese Schlampe würde ihre zuerst bekommen. Er würde sie so richtig fertig machen. Er würde nicht einmal seine Hände brauchen. Allein die Kraft seiner Worte würde ausreichen, um sie niederzuwerfen und wieder gehorsam zu machen. Bill ging im Gang an ihm vorbei, als er den Laden verließ. Bill war ein guter Mann. Er kommentierte nicht einmal die Dosen, die Ronald immer noch in den Händen hielt. Er fragte nicht, was los sei, oder versuchte, ein Gespräch mit Leuten zu erzwingen, die es nicht wollten. Ronald stellte die Dosen vorsichtig in das Regal und machte sich wieder daran, die Vorräte aufzufüllen. Seine Schicht würde bald zu Ende sein und er musste die Dinge in Ordnung bringen, bevor er nach Hause fuhr, denn er wusste, dass ihn das sonst die ganze Nacht über beschäftigen würde. Schließlich kehrte er mit einer halben Stunde Verspätung nach Hause zurück, wobei man ihm die zusätzliche Zeit natürlich nicht bezahlen würde. Es gab keinen Grund, einem Kriegshelden einen angemessenen Lohn zu zahlen. Es gab keinen Grund, den Menschen das zu zahlen, was sie wert waren. Man konnte eine Minute, bevor die Zeitkarte es verlangte, durch die Tür stürzen und ohne sich zu verabschieden verschwinden, und niemand schien sich darum zu kümmern. Man wurde gleich bezahlt, egal ob man gut, schlecht oder gleichgültig war. Gott möge jenen helfen, die stolz auf ihre Arbeit waren und Wert darauf legten, dass die Dinge richtig gemacht wurden, denn die anderen scherten sich einfach nicht darum. Er nickte Bill kurz zu, als er abschloss und stieg in sein Auto. Das Radio knisterte und ein Prediger begann langsam zu schwärmen. Die Verdammung aller Sünder. Das passte perfekt zu seiner Stimmung. Sie waren alle Sünder. Jeder einzelne von ihnen war verdammt. Er war der letzte rechtschaffene Mann in ganz Arkansas. Ein moderner Hiob, der von allen Seiten von Verrätern und Peinigern umgeben war. Es war ein Wunder, dass er überhaupt noch einen Moment länger aushielt. Es war ja nicht so, dass er es ihnen nicht gesagt hätte. Es war ja nicht so, dass er ihnen nicht gezeigt hätte, wie alles gemacht werden musste. Dennoch widersetzten sie sich ihm. Er versuchte nur, alles richtig zu machen, und sie hatten sich gegen ihn gestellt, weil sie einfach zu faul zum Lernen waren. Nun, die Schlampe würde jetzt lernen. Oh ja, das würde sie. Er hatte einige schlimme Dinge getan. Er war reumütig, aber nicht perfekt. Aber Ehebruch? So tief würde er niemals sinken. Als er aus der Stadt kam, überholte ihn ein Auto, dessen Scheinwerfer in seinem Rückspiegel aufblitzten, als er wütend schnaubte. Einen Moment lang sah er Cathys hübsche grüne Augen im Licht und er spürte ein Ziehen in seinem Unterleib. Das spielte keine Rolle. Das war nicht seine Schuld. Er war von dieser Verführerin verführt worden, die in ihren kurzen Röcken herumlief. Jedes Mal, wenn er an ihr vorbeiging, klimperte sie mit den Wimpern und tat dann angewidert, wenn er sie anlächelte. Das war eine Falle, ein abgekatertes Spiel. Sie versuchte ihn mit ihrem Körper von seiner einzigen wahren Liebe abzubringen. Sie war auch eine Schlampe. Sie alle waren für nichts zu gebrauchen, außer für die eine Sache, für die der Herr sie auf die Erde gesetzt hatte. Es war ja nicht so, dass irgendetwas passiert wäre. Nur weil man in Versuchung geraten war, heißt das nicht, dass man gesündigt hat. Und selbst wenn die Schlampe von Cathy es gewusst hätte, was sie mit Sicherheit nicht hat, würde das nicht rechtfertigen, ihm so in den Rücken zu fallen. Er war ein guter Mann. Er sorgte für seine Familie, er verdiente eine Frau, der er vertrauen konnte. Nur eine einzige Frau in seinem Leben, die nicht versuchen würde, sich aus seinen Armen zu befreien, während er schlief. Eine Frau, die ihn nicht im Stich lassen würde. Nur eine. Die Fahrt zurück nach Mockingbird Hill schien an diesem Abend wie im Flug zu vergehen. Oder vielleicht hat das, was danach geschah, alle anderen Erinnerungen einfach weggebrannt. Als Ronald in der schwindenden Dämmerung die Auffahrt hinaufkam, sah er das offene Tor vor sich. Das machte ihn wütend, bevor er überhaupt keine Zeit hatte, darüber nachzudenken. Die Kinder wussten es besser, als den Hund frei laufen zu lassen. Als er den Weg über den Hügel hinter sich gebracht hatte, sah er das andere Auto in seinem Garten stehen, und er konnte sich nur mit Mühe zurückhalten, nicht zu schreien. Jemand war auf seinem Grundstück. Jemand war in seinem Haus. Mit seinen Kindern. Mit seinen Mädchen. Ohne Erlaubnis. Er trat auf die Bremse und schlug mit den Handflächen gegen das Lenkrad. Sein Kopf wirbelte herum, während er versuchte, sich einen Reim darauf zu machen. Die Polizei wäre wahrscheinlich mit einem Streifenwagen gekommen. Die Militärpolizei wäre, wenn sie sich jemals eingeschaltet hätte, noch offensichtlicher gewesen. Es könnte ein Sozialarbeiter sein. Dieser Abschaum hatte sich an die Familie geheftet wie Zecken an einen Hundebauch. Das Auto sah allerdings zu neu aus. Sozialarbeiter besaßen keinen roten Heller. Ronald nahm seine ganze Wut und Galle, die in ihm hochgekocht waren, als er das fremde Auto in seiner Einfahrt gesehen hatte, schluckte alles wieder hinunter und setzte seine Maske der Höflichkeit auf, für den Fall, dass es sich nur um einen verdammten Narren handelte, der sich auf dem Weg ins Nirgendwo verlaufen hatte. Als er durch die Schiebefenster des Wohnzimmers eintrat, wurde ihm klar, dass der Rest der Familie den Jungen im Gegensatz zu ihm verdammt gut kannte. Es lag eine Spannung in der Luft, als stünden sie kurz vor einer Kneipenschlägerei, und in der Sekunde, in der er den Raum betrat, waren alle Augen auf ihn gerichtet. Das war gar nicht so ungewöhnlich. Die Kinder wussten, dass sie sich von ihrem Vater leiten lassen mussten, und Becky war eine gute und aufmerksame Ehefrau, wenn sie nicht zu sehr in Gedanken versunken war. Becky hatte die Kinder in ihre Zimmer geschickt, was ungewöhnlich war, aber auch Sheila fehlte. Dieser Junge musste ungefähr in ihrem Alter sein. Er war ein Junge aus der Gegend, der Besitzer des Autos draußen. Er kannte sie wahrscheinlich aus der Schule. Warum war sie also nicht hier? Und was noch viel wichtiger war, warum saß dieser kleine Scheißer mitten in seinem Haus, als gehöre es ihm? Der Junge erhob sich von seinem Stuhl, von Ronalds Stuhl, den er gekauft und bezahlt hatte, und stapfte mit ausgestreckter Hand hinüber, wie ein verdammter Hund, der um Futter bettelte. Ronald starrte sie einen langen Moment lang an und konnte aus dem Augenwinkel sehen, wie Becky langsam den Kopf schüttelte. Er zwang sich zu einem Lächeln und schüttelte die Hand des Jungen mit einem leisen Stöhnen. Er brachte sogar ein »Freut mich, dich kennenzulernen, mein Sohn« hervor. Der Junge lächelte zurück, gesellig und fröhlich, ohne jede Sorge. Er ergriff Ronalds Hand, so fest er konnte, und drückte zu, bis der ältere Mann spürte, wie seine Knochen knirschten. »Es freut mich auch, Sie kennenzulernen, Sir. Ich heiße Dennis McNulty und ich frage mich, ob ich Sie und Ihre Frau für ein paar Minuten stören könnte, um einige wichtige Dinge zu besprechen.« Ronald musste sich ein Grinsen verkneifen, als würde dieses Kind erkennen, was wichtig war, selbst wenn es ihm in den Hintern biss. Dennis schlenderte zurück und ließ sich auf dem Stuhl nieder, als gehöre er dazu, und zwinkerte Becky im Vorbeigehen sogar zu. Ein gebildeter kleiner Scheißer. Ronald ging zum Kühlschrank, holte sich ein Bier und ließ sich am anderen Ende des Sofas nieder. Er wusste, dass er den Jungen finster anschaute, aber wenn dieser Dennis darauf bestand, uneingeladen in die Häuser anständiger Leute einzudringen, dann hatte er mehr als einen oder zwei böse Blicke verdient. Schließlich knurrte Ronald: »Was willst du, Junge?« Dennis' Lächeln blieb, wo es war. »Sie kommen gleich zur Sache, das gefällt mir. Nun, Mr. Simmons, ich möchte Ihre Tochter fragen, ob sie mich heiraten will. Tatsächlich habe ich das auch schon getan, aber ich wollte mit Ihnen noch über ein paar Dinge sprechen.« Ronalds Stirnrunzeln vertiefte sich, als sich die Gerüchte mit der Realität, die vor ihm lag, verbanden. »Die Schlampe. Es stimmte.« Er murmelte: »Sheila.« Einen Moment lang sah es wohl so aus, als würde er angesichts dieses unwiderlegbaren Beweises, dass seine Liebe von seiner Seite wich, in Tränen ausbrechen, aber auch die schluckte er hinunter und versuchte, den Jungen mit einer Show zu täuschen. »Mein Sohn, ich liebe meine Tochter von ganzem Herzen und ich bin sicher, dass sie dir alle möglichen süßen Dinge ins Ohr geflüstert hat. Aber ich glaube nicht, dass du den Rest deines Lebens damit verbringen willst, den Bastard eines anderen Mannes aufzuziehen, oder?« Dennis' Lächeln zuckte ein wenig. »Bei allem Respekt, Sir, ich liebe Ihre Tochter und ich habe auch schon einige Zeit mit der kleinen Sylvia verbracht. Ich würde dieses kleine Mädchen gerne meine Tochter nennen und wie mein eigenes Kind aufziehen.« Ronald unterdrückte ein Knurren. »Bist du nicht ein bisschen zu jung, um solche wichtigen Entscheidungen zu treffen? Ein Kind ist eine große Verantwortung. Es ist nicht wie ein Haushund.« Dennis hielt seinen Blick stand. »Ich werde meine Verantwortung sehr ernst nehmen, Sir. Ich werde mich gut um Ihre Tochter kümmern und das Vertrauen, das Sheila in mich gesetzt hat, niemals missbrauchen.« Ronald kniff die Augen zusammen. »Ich bin mir nicht sicher, worauf du hinaus willst, mein Sohn. Also kommen wir gleich zur Sache. Ich lasse dich auf keinen Fall mit meiner Tochter und dem Baby hier rausgehen. Nicht heute Abend. Niemals.« Becky stieß einen kleinen Schrei aus, aber Ronald brachte sie mit einem Blick und einem Tss zum Schweigen. Dennis lächelte wieder. »Sheila ist schon weg. Sylvia und sie waren schon weg, bevor sie überhaupt angekommen sind. Sie sind jetzt gerade in meiner Wohnung und richten sich ein. Wenn es nach ihr ginge, wären wir einfach gegangen, ohne ihnen ein Wort zu sagen. Aber ich möchte alles richtig machen. Ich bin der Meinung, dass man mit den Menschen offen reden sollte, und ich hoffe, dass sie das auch mit mir tun.« Ehe er sich versah, war Ronald aufgesprungen und hatte den halben Weg zurückgelegt, bevor die nächsten Worte aus Dennis' Mund ihn zum Stehen brachten. »Sheila hat mir alles über Sie erzählt, Mr. Simmons. Sie hat mir gesagt, wer der Vater Ihres Babys ist. Wie ich schon sagte, ich mag Ehrlichkeit.« Ronald kam zum Stehen, die Hände zu Fäusten geballt und mit bebender Brust. Der Junge stand auf und trat auf ihn zu. Er starrte Ronald bei jedem Schritt in die Augen. Seine Stimme war kaum lauter als ein Flüstern, als er schließlich sagte: »Sie hat mir genau erzählt, was Sie mit ihr gemacht haben, Sir. Ich weiß alles. Deshalb wollte ich heute Abend mit Ihnen sprechen, anstatt einfach wie ein Feigling zu verschwinden. Damit Sie wissen, was ich weiß und damit ich Ihnen das sagen kann.« Sie standen sich Auge in Auge gegenüber. Ronald zitterte vor kaum bändiger Wut, als Dennis seinen Satz beendete. »Falls Sie jemals wieder in Ihre oder Sylvias Nähe kommen, wenn Sie auch nur einen Finger an eine von ihnen legen, von jetzt an bis zum Ende Ihres elenden Lebens, werde ich Sie töten. So wahr mir Gott helfe. Ich werde Sie töten, Sir.« Dann nickte Dennis Becky höflich zu und ging ohne ein weiteres Wort. In den Tagen nach Sheilas Auszug, als alle erwarteten, dass Ronald explodieren würde, war er stattdessen völlig still. Einige Wochen lang ging er seiner gewohnten Routine nach, aber wenn er nach Hause kam, nahm er nicht seinen Platz im Zentrum des Hauses ein, um Befehle zu erteilen, sondern holte ein paar Flaschen Bier aus dem Kühlschrank und zog sich für den Rest des Abends in ein abgedunkeltes Schlafzimmer zurück. Er sprach mit niemandem, mit dem er nicht sprechen musste, und verlangte nichts von seiner Familie. Aus Gewohnheit hielten sie an ihren festen Abläufen fest, aber jegliches Gefühl der Dringlichkeit war verschwunden. Es schien, als ob seine Kontrolle über die Familie endlich gebrochen war. Genau wie er. Ohne ihren Vater, der jeden Moment ihres Lebens dominierte, führten die Kinder zum ersten Mal ein ganz normales Leben. Ihre Freundschaften durften auch außerhalb der Schulzeit gepflegt werden, und sie durften Interessen entwickeln, die nicht nur den Anforderungen ihres Vaters entsprachen. Die Veränderungen beschränkten sich nicht nur auf die Kinder. Becky fasste schließlich den Mut, ihren Mann zu verlassen. Gene Jr. hatte so schnell wie möglich nach seiner Flucht den Kontakt zu seiner Mutter wiederhergestellt und in der Stadt ein geheimes Postfach für sie eingerichtet, damit sie kommunizieren konnten, ohne dass Ronald ihre Post abfangen konnte. In ihren Briefen sprach Becky ausführlich über ihre Ängste und Wünsche, ein neues Leben zu beginnen. Die Angst beherrschte sie immer noch, aber es war eine Angst vor dem Unbekannten, eine Angst vor den ungewissen Umständen, in die das Leben fern von Ronald sie zwingen würde. Die Angst vor Ronald selbst schien verflogen zu sein, als sie ihn als den traurigen, verbitterten alten Mann sah, zu dem er geworden war. In den Briefen sprach sie ausführlich über ihre früheren Trennungsversuche und die Gründe, warum sie ihrer Meinung nach gescheitert waren, wobei sie die Schuld vor allem darauf schob, dass jeder Versuch spontan und ohne jegliche Planung unternommen worden war. Sie wollte nicht auf die Unterstützung ihrer Kinder angewiesen sein, während sie versuchte, Fuß zu fassen, und sie hatte keine Ahnung, was sie mit dem Leben nach der Ehe anfangen würde. Aber sie fand endlich den Mut, den letzten Schritt zu tun und es zu versuchen. Alles, was sie wollte, bevor sie die Familie für immer verließ, war ein letztes gemeinsames Weihnachtsfest. In ihrem letzten Brief schrieb sie an ihren zweiten Sohn Billy: »Lieber Bill, liebe Renata und lieber Trey, Loretta wird am Freitagabend in der Stadt sein, also werde ich Sie bitten, diesen Brief zu verschicken. Ich habe über alles nachgedacht, was du gesagt hast, Bill, und ich weiß, dass du recht hast. Ich möchte nicht den Rest meines Lebens bei Dad leben, aber ich weiß immer noch nicht, wo ich anfangen soll. Und was wäre, wenn ich für einige Zeit keine Arbeit finden kann? Du darfst nicht vergessen, dass ich noch nie eine Stelle hatte, seit ich verheiratet bin, und auch nicht davor. Ich weiß, dass ich irgendwo anfangen muss. Es wäre also viel einfacher, wenn ich allein wäre, aber ich habe noch drei Kinder hier. Wenn du dich also telefonisch erkundigen möchtest, kannst du das tun, und wir können darüber sprechen, wenn du kommst. Ich habe beschlossen, dass sie dir das Geld schicken soll, falls ich mir etwas von Mom leihe. Ich bin immer noch sehr verwirrt, aber wie ich schon sagte, weiß ich, dass ich nicht bei Dad bleiben will. Aber ich will auch nicht, dass er mehr bekommt, als ihm zusteht. Doch manchmal habe ich das Gefühl, dass Gott mir sagt, ich solle mehr Geduld haben. Im Moment sage ich mir einfach, dass ich mich informieren sollte, was mir bei meiner Entscheidung helfen wird. Ich möchte, dass Loretta zu euch zieht, sobald sie 18 ist. Sie will aufs College gehen und kann auch einen Job finden. Ich glaube nicht, dass San Antonio der richtige Ort für sie ist. Little Jean und Wilma sind wieder zusammen und wollen Barbara zu sich holen. Ich bin mir sicher, dass es Barbara gefällt. Sie ist ein süßes, liebenswertes, höfliches, kleines Mädchen. Sie ist ein braves Mädchen und wir alle lieben sie und haben viel Freude an ihr. Sie bringt uns immer zum Lachen. Ich bin so stolz auf Trey. Als du das letzte Mal hier warst, wollte Dad wissen, warum du nicht lange genug geblieben bist, um ihn auch zu sehen. Jetzt, wo Al Jean und Wilma wieder zusammen sind, wünsche ich mir, dass sie aus San Antonio wegziehen. Barbara braucht ihre Eltern. Sie haben beide so viel durchgemacht. Ich hoffe, es klappt. Ich liebe sie beide. Wilma hat mir einen Brief geschrieben, in dem sie sagt, dass sie Al Jean sehr liebt und dass sie zu ihm zurückgegangen ist. Und ich bin sicher, dass sie tief verletzt wurde. Ich möchte alle meine Kinder glücklich sehen. Ich habe mir viel von dem gemerkt, was du gesagt hast, Bill. Ich bin hier eine Gefangene und die Kinder sind es auch. Ich weiß, dass ich vielleicht Hilfe brauche, wenn ich hier wegkomme. Dad hat mich wie eine Gefangene gehalten und ich weiß, dass ich die Freiheit nur schwer ertragen kann. Aber ich weiß auch, dass es toll wäre, wenn mich meine Kinder jederzeit besuchen könnten. Wenn ich ein Telefon hätte, wenn ich einkaufen gehen könnte, wann ich wollte, wenn ich zur Kirche gehen könnte. Jedes Mal, wenn ich an die Freiheit denke, möchte ich so schnell wie möglich raus. Ich möchte meinen Kindern keine Last aufbürden und ich denke, es ist am besten, wenn ich jetzt gehe, bevor ich zu alt bin. Ich möchte wirklich gehen, aber das ist nur der Anfang. Wenn ich erst einmal eine Arbeit und eine Wohnung habe, kann ich es mit der seelischen Unterstützung meiner Kinder schaffen. Es war schwer, von Al Jean zu reden. Er hatte es so schwer und seine Probleme gehen mir nicht mehr aus dem Kopf. Es tut mir so leid für ihn. Ich hatte solche Angst, dass er zurückgehen und etwas tun könnte. Du hast Glück, Bill. Du hast eine sehr gute Frau, die dich auf den richtigen Weg geführt hat, und das ist der zu Gott. Sie ist auch sehr hübsch. Ich danke Gott immer dafür, dass er dir eine gute Frau geschickt hat, und ich bin auch für Dennis dankbar. Gib meinem Schatz Trey viele Umarmungen und Küsse von mir. Ich liebe euch alle sehr. Barbara langweilt sich, wenn ich zu lange schreibe, deshalb hoffe ich, dass ich mich in diesem Brief verständlich ausgedrückt habe. Ich hoffe, Loretta kann ihn am Freitag oder am Samstag auf dem Heimweg abschicken. Ich liebe dich sehr. Mom. Nach ein paar Wochen kündigte Ronald seinen Job im Lebensmittelladen und begründete dies mit dem niedrigen Lohn, den langen Arbeitszeiten und dem Mangel an Respekt. Aber auch die anderen Mitarbeiter bemerkten, dass er nicht wie sonst war. Wenn er in einem Wutanfall gekündigt hätte, wäre das typisch für ihn gewesen, aber stattdessen war er einfach so verschwunden. Nach außen hin sah es so aus, als ob er komplett aufgegeben hätte. Alles in seinem Leben, für das er sich einmal begeistert hatte, und jeder, der ihm auf seine eigene verdrehte Art etwas bedeutet hatte, waren im Licht dieses jüngsten eingebildeten Verrats vergessen. Da er keine Arbeit hatte, die ihn ablenken konnte, blieb Ronald Tag und Nacht in seinem Zimmer und trank, bis das Geld zur Neige ging. Jede Hoffnung, die Kontrolle wiederzuerlangen, schien ihm durch die Finger zu gleiten. Als Becky das Thema Weihnachten ansprach, stimmte er fast widerstandslos zu. Sie bestellte im Walmart in Russellville Geschenke für die Kinder und brauchte dabei fast die letzten Ersparnisse auf, von denen sich Ronald klaglos trennte. Sie kauften und schmückten gemeinsam einen Baum und Becky tätigte einige Anrufe, um alle ihre Kinder für eine letzte gemeinsame Weihnachtsfeier unter einem Dach zusammenzubringen. Selbst Sheila fühlte sich sicher genug, an der Seite ihres beschützenden Ehemanns Dennis dorthin zurückzukehren. Die Bühne war bereitet für ein herzerwärmendes Wiedersehen all der Menschen, die Ronalds böses Verhalten im Laufe der Jahre auseinandergetrieben hatte. Allein in seinem dunklen Zimmer hatte Ronald jedoch akribisch ganz andere Pläne geschmiedet. Teil 3. Offene Kriegsführung. Ronald atmete die abgestandene, übel riechende Luft ein und öffnete die verklebten Augen in der völligen Dunkelheit seines Zimmers. Aus besitzergreifender Gewohnheit ließ er die Hand auf die leere Vertiefung in der Matratze neben sich fallen. Sie war kalt, aber selbst die Feuchtigkeit ihres Schweißes war unter der ständigen Einwirkung der Speicherheizungen getrocknet. Gäbe es die Kuhle nicht, hätte man nie gewusst, dass sie jemals dort gewesen war. Becky war vor ein paar Wochen auf diese abfällige und beiläufige Art zu den Kindern umgezogen, mit der Frauen einem in den Rücken fielen. Sie hatte nicht einmal ein Wort zu ihm gesagt, nur ein schmales Bett in ihrem Zimmer aufgestellt und plötzlich nachts die Tür abgeschlossen. Eines der Kinder hatte eines Abends Fieber bekommen, und das war am Anfang ihre Ausrede gewesen, bevor es zur Gewohnheit wurde. Und Becky war, weiß Gott, ein Gewohnheitstier. Selbst nach einem langen gemeinsamen Leben hatte Ronald ihr einige davon nicht abgewöhnen können. Sie wischte das Geschirr immer noch falsch ab und stellte es verschmiert weg. Dabei war es doch wirklich ganz einfach zu verstehen. Etwas, das halb sauber ist, ist immer noch schmutzig. Aber sie wollte es einfach nicht begreifen. Wer hatte sie auch immer noch nicht davon überzeugen können, hinter sich aufzuräumen? Er sah einige ihrer Sachen auf der Kommode herumliegen. Sie stellte die Dinge einfach nicht an ihren Platz zurück, egal wie oft er ihr genau zeigte, wo er sie haben wollte. So dumm konnte sie doch nicht sein, also musste er sich selbst Entschuldigungen für sie einfallen lassen, ob es nun schlechte Angewohnheiten waren oder an einer schlechten Erziehung lag. Sich nicht mehr für sie entschuldigen zu müssen, war eine Erleichterung. Es wäre eine große Erleichterung für ihn, nicht mehr jeden Tag eine Liste von Gründen erstellen zu müssen, warum seine Frau keine ungehorsame, hinterhältige Verräterin war. Ronald log nicht gerne. Nicht vor anderen Menschen und schon gar nicht vor sich selbst. Natürlich konnte er lügen, wenn es nötig war, wenn es für die Mission erforderlich war oder um sein Eigentum zu schützen, aber dadurch fühlte sich die Welt immer zerklüftet und unscharf an. Er musste diese Lüge den ganzen Tag lang in seinem Kopf behalten, bis alle sie vergessen hatten, und jeder Moment, in dem er das tat, war wie eine Folter. Die Welt war so, wie sie war. Wenn man die Dinge durcheinander brachte, hatte Ronald das Gefühl, alles noch weniger unter Kontrolle zu haben, als er es ohnehin schon hatte. Lügen waren nur ein weiteres Mittel, um seine Macht zu festigen, und ihm wurde übel, wenn er darüber nachdachte, wie oft er für seine wunderbare kleine Frau gelogen hatte. Wie er andere belogen hatte, wenn er erzählte, wie gut sie war, und wie er sich selbst belogen hatte, indem er die schreckliche Wahrheit entschuldigte, dass sie sich einfach einen Dreck um ihn und die Familie scherte. Ronald streckte sich auf dem muffigen Laken aus, bis ein hartnäckiger Druck im Bauch ihn zum Aufstehen zwang. Früher wäre er in Windeseile aufgestanden, hätte sich geschrubbt, rasiert und angezogen, noch bevor die Sonne über dem Horizont lugte. Aber jetzt war alles anders. Er wurde langsamer, denn die Schmerzen in den Knochen machten ihm das Aufstehen zur Qual. Auch ohne Aussicht auf Schmerzen fiel es ihm schwer, einen lohnenden Grund zu finden, das Bett zu verlassen. Seine Blase zuckte erneut, nur um ihn daran zu erinnern. Also schwang er die Beine über die Bettkante und wäre beinahe auf den Bierflaschen ausgerutscht, die überall verstreut lagen. Die Wut entlud sich augenblicklich. Warum zum Teufel hatte Becky diese Sauerei nicht aufgeräumt? Dann zügelte er diese Wut ebenso schnell wieder mit seinem eisernen Willen. Sie hatte es nicht aufgeräumt, weil sie in diesem Raum nicht mehr willkommen war. Er würde keine Verräterin in seinem Bett dulden. Vorsichtig bahnte er sich seinen Weg vorbei an den Flaschen und überquellenden Aschenbechern und öffnete die Tür so vorsichtig wie möglich, während er die drohenden Kopfschmerzen beiseite schieben wollte. Als er die Tür aufstieß, blieb der Schmerz aus. Das hasserfüllte Licht des Tages strömte nicht durch die Terrassentüren herein, um ihn zu blenden und seinen Kater aufzuwecken. Draußen war es zum Glück noch dunkel. Ein schiefes Lächeln tauchte im Dickicht von Ronalds wildem Bart auf, als er auf den Hof hinaustrat. So weit von den Lichtern der Stadt entfernt, konnte er nach oben blicken und alle Sterne am Himmel sehen. Jeder Einzelne in seiner Position zueinander fixiert, jeder Einzelne in einer perfekt vorhersehbaren Rotation am Himmel treibend. Er atmete die eisige Luft tief ein und stieß sie dampfend wieder aus. Auch wenn er vergessen hatte, welcher Tag heute war, so erinnerte sich doch ein Teil von ihm daran, wie es war, aufzuwachen und sich auf eine Mission vorzubereiten. Irgendein Teil in ihm, jenseits seines rationalen Verstandes, muss gewusst haben, dass er das heute brauchte. Und so sprach er ein stilles Dankgebet, während er zum Plumpsklo ging und vorsichtig um die neue Senkgrube herumging, die die Kinder letzten Monat ausheben sollten, bevor der Boden gefror. Er hatte in der Nacht vor einer Mission noch nie Schlafprobleme gehabt. Er hatte sich immer darauf verlassen können, dass sein Körper rechtzeitig aufwachte. Es war schön zu wissen, dass er sich, egal wie sehr sich einige Dinge änderten, immer noch auf eine Person in dieser Welt verlassen konnte, die auf ihn aufpasste. Trotz der Kälte, die seine Beine weiter hinaufzog, ließ er den Hund aus dem Haus und warf den noch schläfrigen Hühnern in der Schlangengrube eine Handvoll Futter zu, bevor er wieder ins Haus ging, um sich anzuziehen. Der Hund war das einzige Lebewesen, dem gegenüber er nie Wut empfand. Auf ihre eigene Art waren Hunde vollkommen berechenbar. Wenn man sich einmal die Zeit genommen hatte, sie auszubilden, konnte man sich darauf verlassen, dass sie für den Rest des Lebens tun würden, was man ihnen sagte. Man musste nicht befürchten, dass sie nach den Fingern schnappten, wenn man versuchte, sie zu füttern und zu schützen. Man musste nicht befürchten, dass sie einem im Schlaf die Kehle herausrissen. Man musste nicht befürchten, dass sie heimlich mit anderen Hunden Pläne schmiedeten, um wegzulaufen. Wenn sie das täten, dann hätte der Mensch die ganze Spezies abgeschafft und sie nicht mehr in sein Haus eingeladen. Wenn er doch nur so weise gewesen wäre, was Frauen anging. Ronalds ging unbeholfen in die Hocke, während sich die Hüften beschwerten, um dem Hund im Vorbeigehen den Kopf zu tätscheln. Dann zog er los, um sich auf die heutige Mission vorzubereiten. Der Hund wusste es besser als zu bellen. Er hatte gelernt, wie wichtig Stille war. Er hüpfte im Sternenlicht fröhlich über den Hof, bis Ronald ihn mit einem Fingerschnippen in seine Hundehütte zurückschickte, den Riegel umlegte und dann in die Stadt fuhr, bevor sich der Rest der Familie überhaupt rührte. Ronald spürte, wie die Spannung im Bauch während der Fahrt wuchs. Es war nicht die Angst, die einfache Männer plagte, sondern dieses schreckliche Auf und Ab von Adrenalin und Anspannung, das nur ein Soldat kannte. Dieses starke und berauschende Gefühl, das einen sich bewegen, denken und töten ließ, während um einen herum die Kugeln flogen. Da es nichts gab, was ihn ablenkte, wandte er sich nach innen und fuhr schweigend inmitten des Sturms seine Gedanken. In Russellville fuhr er wie mechanisch zum Walmart und gab das Geld, das eigentlich für die Zeit bestimmt gewesen war, bis er einen neuen Job gefunden hatte, für eine glänzende neue Pistole vom Kaliber 22 und eine Schachtel Munition aus. Die Heimfahrt verging wie im Flug und er fuhr nur allzu plötzlich wieder die rote Lehmauffahrt nach Mockingbird Hill hinauf. Er ging seinen Plan durch, vorwärts und rückwärts, bis er sich sicher war, dass das Timing stimmte. Er parkte den Wagen an einer Seite, damit seine Besucher genügend Platz haben würden, schlich sich langsam zu den Schiebetüren und überprüfte das Hausinnere auf Überraschungen. Becky blieb in ihrer Mittelmäßigkeit berechenbar. Sie saß zusammengekauert am Küchentisch und starrte ins Leere. Die Kinder waren inzwischen in der Schule und die Uhr tickte zwar noch, aber sehr langsam. Er hatte den ganzen Tag Zeit, seine Arbeit zu erledigen, und es gab nur wenig zu tun. Also zog er sich leise zurück und sah auf dem Hof nach dem Rechten. Der Hund war immer noch sicher eingesperrt, und die mit einer Plane abgedeckte Senkgrube war nicht durch die verdammten Kinder gestört worden, die dort herumtollten. Seine Werkzeuge lagen im Wachstuch verpackt, neben der letzten Blechkiste, die er für Schrott und Ersatzteile in ihre Einzelteile zerlegt hatte. Aus dem alten Auto war längst alles Wertvolle herausgeholt und verkauft worden, um diesen weihnachtlichen Blödsinn zu finanzieren, den Becky unbedingt haben wollte. Im Schweiße seines Angesichts und mit reichlich Muskelkater hatte er das Geld verdient, und jedes Mal, wenn er einen Penny davon ausgab, wusste er, dass sie in der Küche saß und es missbilligte. Wieso war es egoistisch, wenn ein Mann sein eigenes Geld ausgab? Wieso war es egoistisch, wenn ein Mann von seiner eigenen Frau Gehorsam erwartete? Wieso war es egoistisch, wenn man nicht wollte, dass seine Kinder zu verwöhnten kleinen Gören heranwuchsen, wie die Hippie-Brut, die er in der Stadt herumlaufen sah, die Suppendosen umstießen und lachten, wenn er sie wegräumen musste? Die ganze Welt mochte über Ronald die Augen verdrehen und schimpfen, aber er wusste, dass er im Recht war. Er wusste, dass sie das mit der Zeit auch alle erkennen würden. Er holte das Brecheisen aus dem Rucksack und wog das rostige Gewicht in den Händen. Er konnte spüren, wie seine Gelenke knackten, aber er war immer noch stark. Er würde nicht verkümmern, wie es manche alten Männer taten. Er war immer noch ein Mann der Tat. Er hatte noch die Zeit, das zu tun, was er tun musste, bevor er zu alt dafür war. Er dachte an das Brecheisen, dann an die Pistole, die in seinem Gürtel steckte. Er hatte noch viel Zeit. Diesmal achtete er darauf, ein Geräusch zu machen, als er das Haus betrat, und ließ das Brecheisen außer Sichtweite hinter seinem Bein hängen, falls Becky plötzlich den Drang verspüren sollte, aufzuspringen und ihn zu begrüßen. Er war gerade auf dem Weg in sein Zimmer, als die Tür zu jenem der kleinen Barbara aufschwang. Gene Jr. trat rückwärts aus dem Raum, wobei er immer noch ein Auge auf das kleine Mädchen hatte, um sicherzugehen, dass sie weiter schlief. Er zuckte zusammen, als er seinen Vater sah. Er würde es ruinieren. Er hätte noch nicht hier sein sollen. Er würde es ruinieren. Ronald muss direkt an seinem Auto vorbeigegangen sein, ohne es auch nur bemerkt zu haben. Dieser wertlose Hurensohn. Dieser Junge war das Schlimmste, was seiner wertlosen Mutter je entschlüpft war. Ronald hatte immer noch einen Verdacht, wer ihn damals in New Mexico verraten hatte. Er hatte Becky nie den Mut zugetraut, das zu tun, auch wenn sie damals deswegen durch die Hölle hatte gehen müssen. Nach ihr war Little Jean der Hauptverdächtige. Er hatte schon immer nur Ärger gemacht. Seine Mutter war nutzlos, aber wenigstens gehorsam gewesen, bevor diese Brut aufgetaucht war. Ronald wünschte sich, der Junge wäre nie geboren worden. Dieser Junge war der größte Fehler seines Lebens. Der Griff um das Brecheisen wurde fester. Gene öffnete den Mund, um eine neue giftige Lüge auszuspucken, aber er kam nur bis zu »Dad?« bevor Ronald ausholte. Die Stange traf ihn genau in der Mitte seiner Stirn. Gene taumelte und schielte nach oben, als wolle er sehen, wo ihn das Brecheisen getroffen hatte. Ronald schlug immer wieder auf ihn ein. Der Junge ging in die Knie, der Mund stand offen wie bei einem Idioten, sein Blick wurde unscharf. Ronald spottete über die Schwäche des Jungen, als der Zwerg keuchte und sabberte. Er ließ das Brecheisen noch einmal auf Genes Gesicht niedersausen, sodass seine Nase mit einem grimmigen Spritzer zersplitterte und der Junge bewusstlos wurde. Er hob erneut das Brecheisen und verpasste dem Jungen sicherheitshalber einen letzten Schlag auf den Schädel. Die Stange zog schwer an seinem Arm. In seinem Kopf drehte sich alles. Der Adrenalinstoß, der ihn durch die ganze Mission getragen hatte, war fast aufgebraucht und er rang bereits nach Luft, nachdem er nur ein Ziel ausgeschaltet hatte. Er versuchte, seine Pläne anzupassen und stellte in einem glücklichen Moment fest, dass dies alles sehr viel einfacher machte. Gene Jr. war die Zufallsvariable in der ganzen Sache. Er hätte genau im falschen Moment auftauchen und die Dinge viel schwieriger machen können. Es mochte ihn erschreckt haben, aber es hätte nicht besser laufen können. Ronald sah auf seinen Sohn herab, dessen Blut aus Nase und Ohren auf den Flohmarktteppich lief, der das halbe Zimmer bedeckte, und schenkte ihm das erste Lächeln, das der Junge wirklich verdient hatte, seitdem er geboren worden war. Er trat mit dem Absatz auf den Bauch des Jungen, um sicherzugehen, dass er nicht unerwartet wieder aufstehen würde. Die Luft wurde in einem blubbernden roten Strom aus Genes Körper getrieben und er gab ein Geräusch von sich, das ein Stöhnen hätte sein können, von dem Ronald aber hoffte, dass es ein Todesröcheln war. Dieser Junge hatte das schon vor langer Zeit verdient, aber er hatte seinen Hass auf seinen Vater immer offen ausgesprochen, wofür Ronalds ihn respektieren könnte. Das Geräusch hatte Becky von ihrem Platz in der Küche aufgeschreckt. Wenn Ronalds gewusst hätte, dass ein blutiger Mord im Nachbarzimmer ausreichte, um Becky in Bewegung zu versetzen, hätte er schon vor Jahren damit angefangen. Es war ja nicht so, dass es ihnen an Kindern mangelte, die man zu Tode prügeln konnte. Er stellte sich wieder an der Küchentür auf und schritt zügig um das Blutbad herum, das er angerichtet hatte, ohne einen Blick zurückzuwerfen. Das war besser, als er es sich je hätte erträumen können. Schließlich war Jean der erste Mann, wegen dem sie ihn betrogen hatte. Der erste, der sie dazu gebracht hatte, sich über die Wünsche ihres Mannes hinwegzusetzen. Es war irgendwie poetisch, dass sie diesen Jungen gebrochen, erbärmlich und sabbernd auf dem Boden liegen sah, bevor sie selbst sterben würde. Sie stieß einen Schrei aus, als sie das Zimmer betrat, und erstarrte dann. Ronald hatte immer gewusst, dass sie genau das tun würde. Sie war schwach. Von den Haarspitzen bis zu den Zehenspitzen. Ronalds Schlag hätte überall landen können, wo er wollte. Sie war so sehr in ihrer Panik versunken, dass er direkt auf sie zugehen und sie totschlagen könnte. Aber das war nicht der Plan. Er schlug ihr auf die Schultern und sie stürzte auf den Boden. Sie war die Erste, die ihn verraten hatte. Die anderen waren einfach ihrem Beispiel gefolgt. Sie waren alle Verräter, aber sie war diejenige, die sie in die Irre geführt hatte. Sie war diejenige, der sie vertrauten und diejenige, die sie alle ebenfalls verraten hatte, als sie sie gegen ihn aufbrachte. Er ließ Schläge auf sie niederprasseln. Irgendwie fand sich nach all den Jahren des Schweigens ihre Stimme wieder und kreischte jedes Mal, wenn das Brecheisen auf ihren Rücken prallte. Er spürte, wie ein oder zwei Rippen nachgaben, aber das war nicht genug. Sie musste leiden, wie er leiden musste. Sie musste fühlen, was er fühlte. Sie musste wissen, wie es war, von der einen Person, der man am meisten vertrauen sollte, vernichtet wurde. Er hielt einen langen Moment inne, um Luft zu holen, dann drehte er das Brecheisen in seiner Hand um, sodass die gezackten Zähne nun nach oben ragten. Er sah auf ihr geblümtes Kleid hinunter wie ein Künstler auf seine Leinwand, bevor er selbst rote Blumen zu malen begann. Er sah zu, wie sie aufblühten, während die Schlampe heulte und wimmerte. Die Geräusche hörten auf, menschlich zu sein, nachdem das erste Dutzend Fleischstücke aus ihr herausgerissen worden war. Sie wurden zu einem Grunzen, als würde ein riesiges Tier versuchen, sich aus dem Wasser zu ziehen. Es war ein gnädiger Tod. Als er aufhörte, die Stange zu schwingen, konnte man nicht mehr leugnen, dass es sich um einen Gnadentod handelte. Er zog die Pistole und schoss ihr sicherheitshalber eine Kugel in den Hinterkopf. Dann schlenderte er durch den Raum und verpasste dem Jungen die gleiche Behandlung, direkt auf den dunklen Bluterguss zwischen seinen Augen. Der Raum roch wie der Geschmack eines Pennys. Auch darum würde er sich kümmern müssen. Es durfte keine Überraschungen geben, die alles verraten hätten. Von den Schüssen geweckt, begann die kleine Barbara zu weinen. Ronald schaute auf seine Uhr, als ob seine Ärmel nicht mit dem Blut seiner Frau bespritzt wären. Es waren kaum 5 Minuten vergangen, seit er die Tür zum ersten Mal geöffnet hatte. Er kicherte vor sich hin und beschloss, eine Pause zu machen. Das war anstrengender, als er gedacht hatte, und er hatte noch nicht einmal richtig angefangen. Er holte sich ein Bier aus dem Kühlschrank und setzte sich an den Küchentisch, schnappte sich eine von Beckys Zigaretten und zündete sie mit geübter Leichtigkeit an. Er ließ sich von den vertrauten Gerüchen und Bewegungen beruhigen, während er seine nächsten Schritte plante. Das war fast verblüffend einfach gewesen. Er konnte nicht verstehen, warum das nicht mehr Leute taten. Sicherlich könnte er am nächsten Morgen einen leichten Muskelkater haben, aber was zählten schon ein paar gezerrte Muskeln im Vergleich zum Seelenfrieden? Er nippte wieder am Bier und zwang sich zu einem Lächeln. Er tat anderen weh, aber er stellte endlich die alte Ordnung wieder her. Mit jeder Leiche stellte er die alte Ordnung wieder etwas mehr her. Die nächsten Schritte waren die mühsamsten, die Beseitigung der Leichen, und er verharrte. Bei diesem unaufhörlichen Geheule konnte er sich nicht konzentrieren. Warum brachte Becky dieses verdammte Kind nicht zum Schweigen? Er lachte leise, als ihm die Antwort darauf klar wurde. Dann stellte er sein Bier mit einem Klirren ab. Es gab keine Ruhe für die Gerechten. Die Pistole hinter seinem Rücken haltend, ging er in das Zimmer der kleinen Barb. Es gab keinen Grund, das Mädchen zu erschrecken. Das würde seine Arbeit nicht leichter machen, und außerdem würde sie keine Gelegenheit bekommen, die Sache zu vermasseln. Als sie ihn mit ihren großen, tränenverschleierten Augen ansah, brachte er die Pistole außer Sichtweite. Er beugte sich tief hinunter und schlang die Arme um das Kind, das nicht wusste, was es tun sollte, weil er ihm nie mehr als einen gebellten Befehl und einen Blick zugeworfen hatte. Die Tränen hörten sofort auf. Seine Hände glitten an ihrem dünnen, kleinen Körper hinauf zu ihrem Hals. Dann legten sie sich um ihn herum und er drückte zu. Er schloss die Augen, aber er konnte Barbara immer noch spüren. Er konnte immer noch das warme Fleisch ihres Halses zwischen seinen abgenutzten Händen spüren und das verzweifelte Flattern ihres Herzschlags, wo sich seine Fingerspitzen in ihr Fleisch gruben. Er konnte spüren, wie ihre Knochen in seinem Griff knirschten. Es war weniger, als würde man einen Menschen ersticken, sondern eher, als würde man ein Vogelbaby zerquetschen. Wenn sie sich wehrte, dann so schwach, dass er es nicht bemerkte, und wenn sie weinte, konnte er sie wegen des Rauschens in seinen Ohren nicht hören. Als er fertig war, ließ er sie zurück auf ihr Bett fallen. In diesem Raum roch es zumindest nicht nach Blut. Nur der beißende Gestank von Urin hing in der Luft über dem kleinen Körper, als hätte das Mädchen ein letztes Mal im Schlaf ins Bett gepinkelt, als hätte er ihn nicht wie aus einem schmutzigen Handtuch herausgewrungen. Ronald schlenderte zurück ins Wohnzimmer und schaltete den Fernseher ein. Er hatte noch viel zu erledigen und nicht vor, nachzulassen, aber die Hintergrundgeräusche würden helfen, das Geschrei zu beruhigen, das immer noch in seinem Schädel herumschwirrte. Es würde die kleinen Atemzüge und das Echo der Schüsse übertönen, die immer noch in seinen Ohren widerhallten. Er trank sein Bier aus und machte sich dann daran, die Leichen nach draußen zu schleppen. Er hob den Ziegelstein von einer Ecke der Senkgrube und schlug die Plane um. Er ging jeden Schritt genau so durch, wie er ihn sich vorgestellt hatte. Er warf die Leiche in das Loch und trat sie dann auf die andere Seite, um mehr Platz zu schaffen. Er schnappte sich das Brecheisen und warf es ebenfalls mit hinein, damit er es später nicht vergaß. Barbaras durchnässte Kleidung stellte ein ganz anderes Problem dar, das es zu bewältigen galt. Allein bei dem Gedanken, eine pissgetränkte Leiche anzufassen, drehte sich Ronald der Magen um. Er holte einen schwarzen Müllsack aus der Küche und stopfte sie hinein, so schnell er konnte, und berührte sie so wenig wie möglich. Sie war immer noch so warm wie ein lebendes Mädchen. Draußen vor der Grube ließ er den Sack, in dem Barbara neben ihrer Mutter liegen würde, sanfter herab, als er es je beabsichtigt hatte. Ronald wischte sich mit dem Ärmel über die Augen. Dies war die Mission. Das war die einzige Möglichkeit, die sie ihm gelassen hatten. Wenn er weich werden würde, würde das nichts an den Tatsachen ändern. Das würde ihn zu allem Überfluss nur noch zu einem Schwächling und Feigling machen. Er wusste, dass er hier oben auf dem Mockingbird Hill allein war. Er wusste, dass niemand sehen konnte, was er hier tat, aber trotzdem würde er nicht zulassen, dass irgendein Hurensohn ihn weinen sah, selbst wenn es der große Mann im Himmel war. Er holte einen Kanister Benzin aus dem Nebenraum des Generators und übergoss seine Frau und die Kinder damit. Der Leichenhausgestank in der Grube ließ nach, als die Dämpfe des Kerosins ihn übertünchten. Er hatte noch etwas Stacheldraht übrig, den er über die Grube ziehen konnte, sobald sie voll war, damit keine wilden Tiere sie anknabberten oder ins Freie zerrten. Aber er wollte sich nicht die Mühe machen, seine dicken Handschuhe zu holen, bevor er seine Arbeit erledigt hatte. Zurück im Haus unternahm Ronald einen halbherzigen Versuch, das Blut wegzuwischen und ließ die Türen offen stehen, damit der Geruch abziehen konnte. Er musste die Dinger wieder unter Kontrolle haben, bevor die Kinder von der Schule zurückkamen. Er ging den Plan im Geiste noch einmal durch und als er wieder in diese rationale Denkweise zurückfiel, wurden seine Bewegungen kontrollierter. Er wischte den Linoleumboden des Wohnmobils mit derselben Präzision, mit der er einst auf den Decks eines Schiffes gearbeitet hatte. Er zog Little Babs Bett ab und steckte die Wäsche in einen weiteren Müllsack, den er in die Senkgrube warf, bevor er sie wieder zudeckte und den Ziegelstein zurücklegte, der sein morgendliches Werk verbarg. Dann warf er eines von Beckys guten Handtüchern auf die Matratze, um die letzten Reste des Urins aufzusaugen, und kehrte in die Küche zurück, um sein letztes Bier aus dem Kühlschrank zu holen. Er ließ sich vor dem Fernseher nieder und stützte den Arm neben sich auf, sodass die Uhr direkt auf sein Gesicht gerichtet war. Er legte die Pistole neben seine andere Hand, nur für den Fall, dass weitere Überraschungen auftauchen und seinen perfekt ausgearbeiteten Plan durchkreuzen würden. Die Stunden vergingen langsam. Der Fernseher hatte ihn noch nie interessiert. Es war nur etwas zum Anstarren, während er auf seine nächste Aufgabe wartete. Nichts von dem, was auf dem Bildschirm zu sehen war, drang wirklich zu ihm durch. In Gedanken ging er seinen Plan immer wieder durch. Er unterdrückte jede verräterische Stimme des Widerstands oder Widerwillens, die in seinem Kopf lauerte. Als die Zeit gekommen war, steckte er die Waffe wieder in seinen Gürtel, bedeckte sie mit seiner Jacke und ging hinunter, um seine Kinder abzuholen, als sie aus dem Schulbus stiegen. Die vier Simmons-Kinder wussten nicht, wie sie damit umgehen sollten, dass ihr Vater sie am Ende der Einfahrt aus dem Bus holte. Es war das erste Mal, dass er sich über das Obligatorische hinaus für sie interessierte, und an den meisten Tagen schlenderten sie in aller Ruhe den Hang hinauf, um mehr Zeit für sich selbst zu haben. War dies sein neuester Versuch, ihr Leben zu kontrollieren? Einfach zu beliebigen Zeitpunkten aufzutauchen, an denen sie eigentlich nichts mit ihm zu tun hatten? Ihr natürliches Misstrauen muss sich in ihren Gesichtern wiedergespiegelt haben, denn er lachte leise und meinte, »Weihnachten steht vor der Tür. Eure Mom mag Überraschungen. Ihr werdet schon sehen.« Er beglückwünschte sich selbst zu diesem einfachen Satz, denn er führte dazu, dass die vier sich leise unterhielten und nicht bemerkten, was er vielleicht gerade tat. Besser noch, es war nicht einmal eine Lüge, nur eine Auflistung einiger zufälliger Fakten. Er musste sie sich nicht einmal merken. Er musste der Welt nicht vorgaukeln, dass er sie glaubte. Er musste einfach nur weitergehen. Die eigentliche Lüge wäre im Haus notwendig, aber dort würde er sie nur für einen kurzen Moment aufrechterhalten müssen. Sie gingen am Grab ihrer Mutter, ihres Bruders und ihrer Schwester vorbei, ohne irgendetwas zu bemerken. Der rote Lehmboden überdeckte sämtliche blutige Flecken. Er führte sie zu ihren Zimmern und ließ die Lüge schließlich so sanft wie möglich über seine Lippen kommen. »Es gibt für jeden von euch eine besondere Überraschung, aber eure Mutter möchte, dass jeder von euch seine genießt, also werde ich euch nacheinander abholen.« Alle vier Gesichter leuchteten auf. Er konnte sich nicht erinnern, sie jemals so glücklich gesehen zu haben, aber normalerweise machte er sich auch nicht die Mühe, in ihre Gesichter zu schauen. Ihre Größe und ihre Haare reichten aus, um sie zu unterscheiden, und wenn er manchmal den falschen Namen rief, schadete es dem anderen nicht, wenn er ihm einen Schrecken einjagte, um ihn in Schach zu halten. Zuerst führte er Loretta durch das Wohnzimmer, in dem der schwache metallische Geruch von Blut noch in seinen adrenalingeschärften Sinnen nachklang, durch die Schiebetüren hinaus und zum Wasserfass auf der Rückseite des Gebäudes. Dann drehte er sich um und sah sie an. Die süße Loretta war so alt wie Sheila, als sie sich zum ersten Mal gegen ihn gewandt hatte. Sie hatte die Augen ihrer Schwester, ihr herzförmiges Gesicht. Seine Liebe zu Loretta war nie so intensiv oder so stürmisch gewesen wie seine Gefühle für Sheila, und er hatte nie Hand in einer Art an sie gelegt, über die die Leute in der Stadt vielleicht geredet und die sie als falsch bezeichnet hätten. Das Haar stimmte nicht, die Größe stimmte nicht, und selbst ein beiläufiger Blick auf sie in ihrer schweren Jacke verriet ihm, dass die Figur nicht stimmte. Aber sie war immer noch nahe genug an Sheila, um die Sache einfacher zu machen. Ronald packte sie an den Haaren und drückte ihr Gesicht durch die gefrorene Oberfläche des Wassers. Sie bäumte sich auf und versuchte, sich am Rand des Fasses festzuhalten, um sich herauszuziehen, aber der erste Schreckseufzer, als das kalte Wasser ihr Gesicht traf, hatte bereits die Hälfte der Arbeit des Ertrinkens erledigt. Sie war genauso sein Kind wie das von dieser Schlampe Becky, also hatte sie einen gewissen Kampfgeist. Als sie erkannte, dass sie sich gegen sein Gewicht, das sie niederdrückte, nicht wehren konnte, griff sie nach oben und versuchte, sich an seinen Händen festzuhalten. Ihre Nägel waren kurz geschnitten, wie bei allen seinen Mädchen. Er wollte nichts von diesem liederlichen Unsinn wissen, sie langwachsen zu lassen und zu lackieren. Und so glitten sie über die lederne Haut seiner Hände und hinterließen kaum eine Spur. Als Antwort darauf drückte er ihren Hals gegen den Rand des Fasses und setzte sein ganzes Gewicht auf sie. Im Geiste wiederholte er seinen Plan immer wieder. Das war der einfache Teil, der stille Teil, der Teil ohne Risiko. Er wusste, dass sie ihn verraten hatten. Er wusste, dass sie sich ihm auf Schritt und Tritt widersetzten. Das war es, was sie verdienten. Er spürte ein dumpfes Klirren, als das volle Gewicht seines Körpers und die unnachgiebige Kante des Metalls sich durch das weiche Gewebe ihres Halses bohrten. Ihre Gegenwehr hörte abrupt auf. Ronald schleppte sie zur Grube und warf sie hinein. Es gab kein Blut und keine Schreie. Das machte alles viel einfacher. Als nächstes holte er Eddie und wiederholte einen Schritt nach dem anderen. Eddie wehrte sich nicht wie Loretta. Er schien einen Moment lang überrascht zu sein, bevor er sein Schicksal einfach akzeptierte. Marianne stieß ihren Ellbogen nach hinten und in das Gesicht ihres Vaters, als das Wasser ihre Haut berührte, und sie wäre wahrscheinlich in der Lage gewesen, sich von einem Mann frei zu kämpfen, dem es an der Entschlossenheit fehlte, die Ronald völlig erfüllte. Die kleine Becky war die Letzte. Sie war zu klein, um über den Rand des Wasserfasses zu greifen, also führte er sie an den Rand der Grube voller Leichen, schlang die Finger um ihre kleine Kehle und quetschte das Leben aus ihr heraus, bis sich ihr Gesicht lila färbte und ihre Augen in den Höhlen verschwanden. Er konnte sich nicht erinnern, ob sie gegen ihn gekämpft hatte, aber er vermutete, dass sie genau wie ihre Mutter hilflos und hoffnungslos gestorben war. Dass sie sich unterworfen hatte, als sie erkannte, dass sie besiegt war. Er wusste nicht, ob er das als Feigheit bezeichnen konnte, und nach diesem anstrengenden Tag war sein Gehirn nicht mehr in der Lage, um darüber nachzudenken. Er goss noch etwas Benzin über die Leichen, bevor er sich seine guten Handschuhe und den Stacheldraht schnappte, wobei er jedes Mal fluchte, wenn er spürte, wie das bösartige Ding ihn durch den Mantel stach. Er ging so langsam wie möglich und zog den Draht kreuz und quer über die Leichen in der Grube, als wäre es nur eine weitere Aufgabe. Aber das Sonnenlicht verschwand so schnell, dass er sich mehr beeilen musste, als ihm lieb war. Er straffte die Plane und ließ den Ziegelstein mit einem Stöhnen an seinen Platz fallen. Es war ein langer Tag gewesen, und er verfluchte sich dafür, dass er vergessen hatte, ein Sixpack Bier zu kaufen, als er in der Stadt gewesen war. Wenigstens musste er sich keine Sorgen machen, dass jemand so tat, als würde er ihn nicht anstarren, wenn er sich am Morgen welches besorgen würde. Ronald wartete die Tage ab, bis seine nächsten Ziele in Sichtweite kamen. Er war ein Scharfschütze und wusste genau, wie das Spiel gespielt wurde. Im Gegensatz zu seiner Militärzeit hatte er die Annehmlichkeiten seines Zuhauses um sich herum, so viel Bier, wie er tragen konnte und vor allem die genaue Zeit, zu der jedes Ziel den Ort erreichen würde, an dem er wartete. Becky hatte das Weihnachtsfest seit Monaten geplant. Sie hatte so lange darüber geredet, bis er ihr am liebsten den Kopf abgerissen hätte, aber stattdessen hatte er die Wut heruntergeschluckt und sich gezwungen, die Details zu erfassen, als wäre es eine Einsatzbesprechung. Damals hatte es Becky vielleicht nicht bemerkt, aber sie war der Feind. Sie war von dem Moment an der Feind gewesen, in dem sie sich gegen ihn gewandt hatte. Jedes Wort aus ihrem Mund hatte er sich genau gemerkt. Sie hatte ihn mit feindlichen Stellungen, Zahlen und Nachschublinien versorgt, seit er ihr zum ersten Mal eine Handvoll Geld für einen Weihnachtsbaum gegeben hatte. Ronald wünschte sich nur, er hätte daran gedacht, dem Viet Cong ein oder zwei Weihnachtsbäume zu kaufen, als er dort gewesen war. So sehr die Verräter, die ihm durch die Finger geglitten waren, ihre Mutter auch geliebt haben mochten, sie waren nicht bereit gewesen, den Weihnachtstag selbst zu opfern. Der Tag nach Weihnachten wurde für Besuche bei ihrem eigenen Fleisch und Blut reserviert, während am Weihnachtstag selbst der Abschaum Priorität genoss, mit dem sie zusammenlebten. Hätte er Becky am Ende nicht so sehr verabscheut, hätte sie ihm vielleicht sogar leid getan, als er mit ansehen musste, wie jedes ihrer Kinder ihr in den Rücken fiel, so wie sie sich gegen ihn gewandt hatten, als er einen Moment der Schwäche zeigte. Sie würden über den Tag eintreffen, angeblich wegen der unterschiedlichen Reisezeiten, in Wirklichkeit aber um einen Puffer zu schaffen. Billy und seine Frau Renata und ihr Wicht Trey waren die Ersten und wurden um die Mittagszeit erwartet. Sie sollten das Terrain sondieren und sich vergewissern, dass ihr elendes altes Monster von einem Vater keinen Ärger machen würde, bevor Sheila etwa eine Stunde später mit ihrem kleinen weißen Ritter ankam, zusammen mit dem Baby, das sie gestohlen hatte, und dem Bastard, den sie dem dreckigen kleinen Usurpator geboren hatte, der sie ihrerseits ihrer liebenden Familie gestohlen hatte. Das würde nicht funktionieren. Ronald würde das nicht dulden. Nicht für einen weiteren Moment. Das war sein Mädchen. Das war sein Baby. Er hatte sie beide gemacht. Er hatte sie beide auf die Welt gebracht. Wie konnte dieser Junge es wagen, sie ihm zu entreißen? Sie gehörte ihm. Ronald brachte sein Temperament wieder unter Kontrolle, während er zusah, wie die Uhrzeiger auf die Mittagszeit zugingen. Er musste es nur noch ein wenig länger im Zaum halten. All die Wut, all das, was man ihm angetan hatte. Es würde alles weggespült werden. Er würde sie alle erwischen und kein einziges Beben der Wut würde in ihm zurückbleiben. Das Rauschen, das ihm seit dem Tod seines Vaters in den Ohren dröhnte, würde verstummen. Das wusste er. Er war absolut zuversichtlich, dass er so leben könnte wie alle anderen Menschen, sobald dieses Unrecht beseitigt sein würde, dass auch er auf der Welle des Chaos reiten könnte, anstatt in ihr unterzugehen. Die Uhr schlug Mittag und er schoss aus seinem Stuhl hoch, schlenderte erst zur Tür, dann zu den Fenstern, schaute zur Einfahrt hinaus und dann wieder zur Terrassentür, um sich zu vergewissern, dass nichts und niemand seine Grube gestört hatte. Er hatte den Hund in den letzten Tagen ein paar Mal verjagt, als er ihn aus seinem Gehege ließ, und er würde ihn mit seiner 22er verjagen, wenn er wieder versuchen sollte, seine toten Babys zu fressen. Sie waren allesamt abscheuliche Verräter, die nichts anderes verdienten, als in einer für ein Plumpsklo gegrabenen Grube begraben zu werden. Aber sie gehörten trotzdem zu ihm, und der Hund hatte kein Recht auf sie. Er stolperte im Haus hin und her, ging auf und ab und murrte 5 Minuten lang, bevor er die Reifen in der Einfahrt hörte. Er musste grinsen, als er hörte, wie Kies und nasser Lehm gegen die Kotflügel geschleudert wurden. Er versuchte, das Lächeln zu unterdrücken und merkte dann, dass es eine perfekte Verkleidung war. Mit seinem weißen Bart sah er wahrscheinlich gerade wie ein lustiger alter Weihnachtsmann aus. Er wartete geduldig an der Tür, solange er konnte, hörte zu, wie der Motor abgestellt wurde, hörte zu, wie sie aus dem Auto stiegen, hörte zu, wie sie ihre Göre vom Rücksitz holten. Dann zog er die Tür auf und trat einen Schritt zurück, das Grinsen immer noch aufgesetzt. Er entsicherte seine Pistole und holte tief Luft. Jeden Moment. Billy tauchte als Erster auf und brachte seine Frau und sein Kind hinter sich in Sicherheit, wie es sich für einen echten Mann gehörte. Früher hätte es gereicht, um Ronald vergessen zu lassen, was dieser Junge alles getan hatte, um ihm zu schaden. Es hätte gereicht, um ihm einen Funken Stolz zu verleihen. Diesmal hielt es ihn nur so lange auf, den Arm zu heben, bis Billy die Waffe sehen konnte und einen Schrei ausstieß, bevor ihn die erste Kugel direkt ins Brustbein traf. Die Kugel durchschlug sein Herz und prallte dann an den Rippen ab. Billy schaute von der Waffe in den Händen seines Vaters auf den dunklen, nassen Fleck auf seinem Hemd, als könne er die einzelnen Puzzleteile nicht zusammensetzen. Als wüsste er nicht, was er getan hatte. Als ob er nicht noch tausendmal Schlimmeres verdient hätte. Renata war ein tapferes Mädchen. Als sie sah, dass ihr Mann verletzt war, eilte sie zu ihm, um ihm zu helfen. Sie war auch ein hübsches Ding. Schönes, dickes Haar. Es war eine Schande, dass es sich an einer Seite so plötzlich mit Schädelfragmenten und saftiger rosa Gehirnmasse füllte, als die Kugel ihren Kopf durchschlug. Ronald atmete langsam aus und steckte die immer noch heiße Pistole in seine Hose zurück, ließ die Wärme in seine Knochen sickern und seine Schmerzen lindern, während er in die Kälte hinausstapfte. Ihr kleiner Sohn Trey war da draußen, starrte auf die Leichen seiner Eltern und zitterte. Er roch, als hätte er sich in die Hose gemacht. Warum machten sich nur alle Kinder in die Hose? Wussten sie nicht, wie lästig das war? Als Ronald aus dem Haus kam, verlor der Junge bei seinem Anblick jegliche Kraft in seinen Beinen. Ronald hätte gelacht, wenn es nicht so erbärmlich gewesen wäre, sich vorzustellen, dass sein Blut so verdünnt worden war. Er hob Trey hoch und trug ihn zum Wasserfass. Das Eis war diesmal dünner, sodass es kein befriedigendes Knirschen gab, als er das Kind hineinwarf, aber es war viel angenehmer, es an den Knöcheln zu halten, wenn es ganz untergetaucht war, als nur seinen Kopf unter Wasser zu drücken. Der Junge konnte sich noch so sehr winden und zappeln, er konnte nirgendwo hin. Als er aufhörte, sich zu winden, ließ Ronald einfach los und ließ den wertlosen kleinen Zwerg in der Tonne versinken, aus den Augen, aus dem Sinn. Es war noch eine Stunde Zeit, bis Sheila eintraf. Das war genug Zeit, um zurück zur Vorderseite des Hauses zu gehen und die Leichen hineinzuschleppen. Ronald reihte sie fein säuberlich in der Mitte des Raumes auf, als wären sie für eine Beerdigung hergerichtet, zog ihnen die Mäntel aus, um ihre erschlafften Gesichter zu bedecken, und klopfte sich selbst auf die Schulter, dass er nur eine halbe Stunde für die Arbeit gebraucht hatte. Er stand ein paar Minuten lang ganz still und lud dann vorsichtig seine Waffe nach. Er überprüfte die Lage vor dem Haus noch einmal, um sicherzugehen, dass nichts verdächtig wirkte und genügend Platz war, damit ihr Auto vorfahren konnte, bevor er wieder ins Haus spazierte. Er ließ sich mit einer frischen Bierflasche nieder und starrte auf die zugedeckten Leichen, als wären sie der Fernseher, ohne einen Funken des Erkennens in seinen Augen oder einen Gedanken daran, auf was er da starrte. Im Radio liefen immer noch Weihnachtslieder, aber er konnte sie nicht einmal hören. Alle Pläne von Ronald hatten auf diesen Moment hingearbeitet und die Vorfreude war fast überwältigend. Diejenige, die alles ruiniert hatte, kam hierher, um ihm gegenüberzutreten. Das Ungeheuer, das ihn zerstört hatte. Das ihre Familie zerstört hatte. Die Liebe seines Lebens. Er konnte nicht glauben, dass er sie nach all den Jahren immer noch nicht aus dem Ort, an dem sie sich in sein Herz eingegraben hatte, herausgeschrubbt hatte. Er überprüfte die Waffe noch einmal. Er trank das Bier aus. Er ging den Plan durch, immer und immer wieder. Es war nur noch so wenig von ihm übrig, dass er fast so schnell zu Ende gedacht war, dass er gleich wieder von vorne anfangen konnte. Das war das große Finale. Das war der größte Feind, dem er je in seinem Leben gegenübergestanden hatte, der größte Verräter. Er schloss die Augen und holte tief Luft, so wie man es im Grundkurs für Scharfschützen lernte. Er zog den Atemzug ein, hielt ihn fest und ließ ihn dann wieder los. Er ließ zu, dass sich die Ruhe in seinem Körper ausbreitete. Er ließ sie seine Hände beruhigen. Dann öffnete er die Augen wieder und lauschte aufmerksam auf das Geräusch des herannahenden Autos. In der Ecke des Zimmers flackerten die Lichter des Weihnachtsbaumes und tauchten die Schatten in ein Farbenbad, auf das er mit der gleichen geistlosen Intensität starrte wie auf die Körper oder den Fernseher. Er atmete tief und gleichmäßig, als er draußen ein kleines Mädchen schreien und lachen hörte, das überglücklich war, seine Familie wiederzusehen. Es erinnerte ihn an seine kleine Sheila in diesem Alter, die jeden Moment des Tages so strahlend und perfekt gewesen war. Er lauschte aufmerksam auf den Klang ihrer Stimme. Er wollte sie noch ein letztes Mal hören, bevor es vorbei war, trotz allem, was sie ihm angetan hatte. Er verfluchte sich selbst, weil er ein Narr war, aber er hielt die Waffe trotzdem versteckt. Der Junge klopfte an seine Tür, zu grob, um eines der kleinen Mädchen von draußen zu sein, und mit einem Zittern in der Stimme rief Ronald: »Kommt doch rein! Wir erwarten schon alle auf euch!« Dennis trat als Erster ein und hielt Sylvias Hand. Er hielt die Hand von Ronalds Tochter, als gehöre sie einem anderen Mann als ihm. Es war das erste Mal seit Jahren, dass er sein kleines Mädchen sah. Seine Lippen zitterten, als er versuchte, seine Tränen zurückzuhalten. Dann kam Sheila herein. Sie hatte sich die Haare geschnitten. Sie war gekleidet wie die Frauen in der Stadt. Er hätte an ihr vorbeigehen können, ohne zu bemerken, dass es sich um seine eigene Tochter handelte, wäre da nicht ihr Gesicht gewesen. Diese Augen und diese Lippen riefen immer noch nach ihm. Auch wenn sie jetzt mit grellroter Hurenkriegsfarbe beschmiert waren. Sie schlichen sich in das Zimmer, als wäre es eine Bärenhöhle und nicht das Zuhause einer Familie. Der kleine junge Michael musste wie sein Vater ausgesehen haben, denn Ronald konnte keine Spur von sich selbst in dem kleinen Gesicht erkennen, das hinter Sheilas Rock hervorlugte. Ronald schenkte Dennis ein so höfliches Lächeln, wie es ihm möglich war. »Kommt herein! Lasst uns reden!« Sie schlichen sich an und kamen immer näher, während sie immer noch Angst ausstrahlten. Sogar der tapfere Dennis, der sich vor nicht allzu langer Zeit so stolz gegen Ronald gestellt hatte, schien zu zittern. Als sie die Leichen auf dem Boden sahen, erstarrten sie. Ronald lachte leise. »Was meinst du, Junge? Glaubst du immer noch, dass du mich umbringst, wenn ich mein eigenes Mädchen nochmal anfasse? Glaubst du, dass du für mich etwas anderes bist als die Verschwendung einer Kugel?« Er gab einen Schuss ab, der Dennis Brust durchschlug und das Blut an die Wand hinter ihm spritzte, so dass sie so rot wie der Lippenstift der Hure wurde. Sheila kannte ihren Vater am längsten und am besten, deshalb versuchte sie nicht einmal zu fliehen, als er sich von seinem Platz erhob und ihr in seiner ganzen Wut gegenübertrat. Er richtete die Waffe auf die Wölbung ihrer Brust und zischte: »Du hast mich zerstört. Du hast deine Mutter und deine Geschwister zerstört. Du hast uns alle zerstört. Du bist eine Verräterin und ich werde dich in der Hölle wiedersehen.« Er drückte ab. Es brauchte nur eine Kugel, um sie zu töten, aber es fühlte sich nicht genug an. Sie fühlte sich noch nicht tot genug an. Er entlud den Rest des Magazins in ihrer Leiche, wobei jeder Schuss einen weiteren blutigen Spritzer nach oben schleuderte, um die Wände, den Weihnachtsbaum und ihre Bastardkinder zu beflecken. Dann warf er die Pistole weg und schnappte sich den Jungen, der ihm überhaupt nicht ähnlich sah, diese abscheuliche Verderbtheit, die seine Tochter in die Welt gesetzt hatte. Er schlang seine zitternden Hände um das falsche Ding und presste die Hände zusammen, als wäre das die einzige Möglichkeit, die Welt vor dem Untergang zu bewahren. Er drückte dem kleinen Jungen die Kehle zu, bis er sich sicher war, dass er nie wieder atmen würde. Dann machte er einen taumelnden Schritt und warf den winzigen Leichnam in den Dreck hinaus. Er spuckte dem Jungen hinterher und hätte noch Schlimmeres getan, wenn er nicht noch etwas anderes zu erledigen gehabt hätte. Das letzte Opfer von Sheilas Verrat hockte neben dem Mann, der sie gestohlen hatte, und versuchte, ihn wachzurütteln. Das war unerträglich. Selbst jetzt, nachdem er gewonnen hatte, nachdem er so vollständig gewonnen hatte, dass es für niemanden ein Zurück gab, tat dieses Kind immer noch so, als ob die Lüge wahr wäre. Als ob dieser Usurpator jemals ihr Vater gewesen wäre. Ronald nahm es in seine Arme. Es schrie auf und versuchte, sich zu befreien. All der Kampf, dem der Bastard gefehlt hatte, steckte in diesem wahren Erben des Namens Simmons. Es war fast eine Schande, es zu Ende zu bringen. Doch es musste ein Ende haben. Das alles musste ein Ende haben. Er legte die Hände sanft um die Kehle des Mädchens, als es nach ihm schlug und schrie. Er ließ zu, dass es mit seinen lackierten Fingernägeln auf ihn einschlug und schrie, bis es merkte, dass es keinen Ton mehr von sich geben konnte. Seine Augen wurden groß, als er das Leben aus ihm herauswirkte. Starrte direkt in seine Augen, brachte ihn dazu, wegzusehen. Sie wäre eine Tochter gewesen, auf die er hätte stolz sein können. Das alles hätte vermieden werden können, wenn ihre Mutter nicht alles für alle ruiniert hätte. Sie klopfte schwach auf seine Hände, als könnte sie spüren, dass seine Gedanken abschweiften. Er begegnete ihrem Blick und sah, wie das Leben aus ihr wich. Er drückte weiter zu, lange nachdem alles vorbei sein sollte, als ob das Loslassen bedeutete, endlich zuzugeben, dass es vorbei war. Teil 4. Das letzte Gefecht. Er packte sie am Hals, schleifte sie zu den anderen Leichen, zog ihr den Mantel aus und bedeckte ihr Gesicht. Dann schleppte er den Jungen, der vorgab, ihr Vater zu sein, herüber und legte ihn neben sie. Sheila wäre als nächstes an der Reihe gewesen, aber er brachte es nicht über sich, sie zu dem restlichen Abschaum zu legen. Also trug er sie auf dem Arm, wie er es getan hatte, als sie noch ein kleines Mädchen gewesen war, und drückte sie fest an seine Brust, während die Wärme allmählich ihren Körper verließ. Er legte sie auf den Esstisch und deckte sie mit Beckys feinstem Tischtuch zu. Das war das Mindeste, was er für die Liebe seines Lebens tun konnte. Das Blut sickerte fast sofort durch den dünnen, billigen Stoff, aber er schaute sich nicht einmal mehr um. Er musste noch den letzten Teil seiner Mission erledigen und zog einen Teil der dicken Plastikverpackungen unter einem der verrosteten Wracks hervor. Dann wickelte er die im Dreck liegende Brut dieses Bastards ein und versuchte, sie so wenig wie möglich zu berühren, bevor er die Autoschlüssel holte. Sie war es nicht wert, zwischen den toten Simmons zu liegen, also warf er sie in den Kofferraum des Autos ihres Vaters und fuhr los, um ihn zwischen den anderen Schrottkisten zu verstecken. Dann zog er den anderen armseligen Wurm aus dem Wasserfass, in dem er immer noch schlaff herumbaumelte, und wiederholte den Vorgang mit Billys Auto. Schließlich kehrte er ins Haus zurück, um etwas Kerosin zu verteilen und den Geruch zu mildern. Dann war es vorbei. Die Mission war erfüllt. Er zog sich saubere Kleidung an, bevor er einen Blick auf das Wohnzimmer warf. Sein Blick ging über die Teile hinweg, die er nicht sehen wollte. Seine Arbeit war getan und er hatte keine Ahnung, was er jetzt machen sollte. Er hatte keinen Plan, der ihn leiten konnte. Er hatte dafür gesorgt, dass er nicht die Kontrolle verlor und erinnerte sich daran, dass diese Zeit für immer vorbei war. Er war als Sieger aus seinem kleinen Krieg hervorgegangen, also war es an der Zeit, das zu feiern. Er würde zum ersten Mal seit langem wieder in eine Bar gehen, er würde trinken, was er wollte und sich um nichts Gedanken machen. An diesem Abend war es in der Bar sehr ruhig. Nur die traurigen und die ernsten Menschen gingen am Tag nach Weihnachten aus, selbst hier in der hintersten Ecke vom Nirgendwo. Ronald ließ sich Zeit und genoss den Geschmack von echtem Bier und den Rauch in der Luft. Sogar die Erdnüsse auf der Theke schmeckten besser, auch wenn sie sich in seinem Mund wie Styropor anfühlten. Er war frei. Niemand hatte ihn mehr in der Hand. Niemand konnte mehr heimlich schmutzige Geschichten darüber erzählen, was er getan oder nicht getan hatte. Es würde keine Becky mehr geben, die wie ein Bleigewicht um seinen Hals hing und ihn mit in den Dreck zog. Es würde keine schreienden und weinenden Kinder mehr geben, die rund um die Uhr durch das Haus rannten. Sein Haus würde ein Ort des Friedens sein, ein Zufluchtsort vor der Außenwelt. Alles Böse in der Welt war mit der Verräterin gestorben. Er ging den Moment in Gedanken noch einmal durch. Die Blutspritze auf den Lichtern des Weihnachtsbaumes, die den Raum färbten. Der Ausdruck auf ihrem Gesicht, als sie erkannte, was sie sich selbst eingebrockt hatte. Sie würde seine Warnungen nicht noch einmal missverstehen. Niemand würde das. Als er gesagt hatte, dass der Tag der Abrechnung käme, hatte er das mit Sicherheit auch so gemeint. Er bemerkte es nicht, aber sein grimmiges Grinsen beunruhigte sogar die betrunkensten Gäste. Im schummrigen Licht der Bar konnten sie nur das pralle Weiß seiner Augen und das Glitzern seiner Zähne inmitten seines Bartwuchses erkennen. Er keuchte vor Freude, während er die Erinnerung immer wieder abspielte. Das Abdrücken des Abzugs, der Knall in ihrer Brust, als die Kugel sie durchschlug. Genau wie er es geübt hatte. Mittelpunkt der Masse. Perfekter Schuss. Jedes Mal. Er genoss jedes einzelne Detail. Das würde ihn besser durch die kalten Jahre bringen, die kommen würden, als es Schnaps und Essen je konnten. Am nächsten Morgen war die Unruhe immer noch da. Etwas fehlte noch. Ein wichtiger Teil seines Plans, der ihm entgangen war. Seine Energie war zurückgekehrt und er stand mit der Morgendämmerung auf. Er ging wie üblich umher, ließ den Hund im Hof herumlaufen und merkte langsam, was ihm fehlte. Ein Ende. Er war nicht so dumm zu glauben, dass dieses Gemetzel für immer unbemerkt bleiben würde, und er war auch nicht so feige, vor der Gerechtigkeit zu fliehen, die sich ihm entgegenstellen würde, solange er die Kontrolle über die Situation behielt. Das Einzige, was ihn noch belastete, das Einzige, was er während der ganzen Sache nicht kontrollieren konnte, war, wie die anderen reagieren würden, all die anderen Feinde, die sich während seiner Jahre in Russellville gegen ihn verbündet hatten. Er konnte den Gedanken nicht ertragen, dass sie hinter seinem Rücken über ihn lachten und redeten. Er konnte den Gedanken nicht ertragen, dass sie noch in der Welt wären, wenn er nicht mehr da war. Er saß vor dem Fernseher und trank den ganzen Tag lang Bier, während ein neuer Plan in seinem Kopf entstand. Sobald alle Teile vorhanden waren, gab es nur einen logischen Weg, sie zusammenzufügen. Er saß still vor dem Fernseher und trank sein Bier, einen Meter entfernt von den verrottenden Leichen seiner Familie, und er stand nicht auf und ging, weil sein Plan es erforderte, zu warten. Es war ja schließlich Sonntag. Gleich am nächsten Morgen fuhr er in Gene Juniors Auto nach Russellville und hielt beim Walmart an, um sich mit Munition einzudecken, bevor er direkt zur Anwaltskanzlei Peel, Eddy & Gibbons fuhr. Zur Tarnung trug er einen Cowboyhut, aber Kathy Kendrick würde ihn auf jeden Fall erkennen, bevor er abdrückte. In ihren Büros hörten die Anwälte und Sekretärinnen ihren Schrei und den Schuss, aber sie rührten sich nicht. Einige von ihnen glaubten, dass es sich um Kinder handelte, die mit einem neuen, lauten Weihnachtsspielzeug spielten. Anderen erschien es jedoch seltsam, dass jemand, der in einer Kanzlei eine Waffe abfeuerte, nicht auf einen der Anwälte schoss. Sie hielten sich bedeckt, bis sie sicher waren, dass Ronald weg war. Doch dann war es für das arme Mädchen, das zu seiner letzten fixen Idee geworden war, viel zu spät. Eine der Klientinnen des Anwalts hatte im Vorzimmer gewartet und alles gesehen. Nachdem Simmons wieder verschwunden war, schrie sie immer wieder, »Er hat sie erschossen! Er hat sie erschossen!« bis ein Rechtsanwaltsgehilfe herbeigeeilt kam, um nach dem Rechten zu sehen. In der Wand über Kendricks Schreibtisch befand sich ein Einschussloch und ihre Leiche lag zusammengesunken auf dem Boden. Aus einer Wunde an ihrem Hinterkopf floss Blut. Das Blut war so hell und rot, dass es die Umstehenden überraschte. Sie lebte noch, als man sie fand. Sie sagten, dass sie noch atmete, obwohl die Kugel direkt durch ihren Kopf gegangen war und sie immer schwächer wurde, bevor ein Krankenwagen eintreffen konnte. Niemand wusste, wer sie erschossen hatte. Niemand wusste, warum er das getan hatte. Die Gefühle, die Ronald noch gehabt hatte, schienen aufgebraucht zu sein und jetzt tat er nur noch das Nötigste. Bei seinem nächsten Halt tauschte Ronald den Hut gegen eine Baseballkappe aus und kam mit seiner Pistole im Anschlag heraus, für den Fall, dass es eine Vorwarnung gegeben hatte. Bei der Taylor Oil Company war jedoch niemand im Geringsten von dem gewarnt worden, was auf sie zukommen sollte. Ronald eröffnete sofort das Feuer und erschoss J.D. Chaffin, einen der Lkw-Fahrer und freiwilliger Feuerwehrmann, mit fast beiläufiger Verachtung, nur weil er im falschen Moment in Simmons' Blickfeld geriet. Der Mann starb noch am Tatort. Als nächstes nahm Ronald sein eigentliches Ziel ins Visier. Russell, Rusty Taylor, gehörte sowohl Taylor Oil als auch der Sinclair Minimart, wo Ronald seinen letzten Job gefunden hatte. Russell wurde zweimal getroffen und schwer verletzt, bevor eine andere Angestellte am Tatort eintraf, die gerade auf der Toilette gewesen war. Julie Money hatte gerade erst als Buchhalterin bei der Ölgesellschaft angefangen. Sie dachte, dass all der Lärm und das Theater der letzte einer Reihe von gutmütigen Streichen war, die die Jungs ihr seit ihrem ersten Arbeitstag gespielt hatten. Sie erstarrte an Ort und Stelle, als sie Chaffins Leiche entdeckte, und bevor sie sich gefangen hatte, hatte Simmons ihr den Revolver bereits an die Stirn gedrückt. Sie dachte an ihre beiden Kinder und schrie, »Nein!« bevor sie in Deckung sprang, als er den Abzug drückte. Die Kugel schoss eine Schneise durch ihr kurzes blondes Haar, als sie hinter einigen Kisten zu Boden ging. Sie besaß genug Verstand, um sich totzustellen. Ronald flüchtete mit einem Sperrfeuer vom Tatort, das alle Anwesenden verfehlte. Russell Taylor wurde von den Sanitätern gerettet, noch bevor der nächste Hilferuf einging. Ronald Simmons rechnete während seines gesamten Amoklaufs mit bewaffnetem Widerstand seitens der Einwohner der Stadt. Er erwartete immer wieder, dass sie erkennen würden, dass sie sich mit ihm im Krieg befanden, aber sie sahen nur die Handlungen eines Verrückten. Wenn irgendjemand in der Stadt dem seltsamen Monster, das unter ihnen wohnte, Beachtung geschenkt hätte, wäre sein nächster Stopp vielleicht vorhersehbar gewesen. Doch trotz der geringen Einwohnerzahl der Stadt und Ronalds ungewöhnlicher Erscheinung war er so öffentlichkeitsscheu gewesen, dass niemand die Verbindung herstellen konnte, bevor er in dem Geschäft ankam, in dem er vor etwas mehr als einem Monat gearbeitet hatte. Während der Fahrt lud er seine Pistole mit einer geübten Leichtigkeit nach, die aus den vielen Stunden auf dem Schießstand resultierte. Er tauschte noch einmal die Kopfbedeckung und betrat gut gelaunt den Minimarkt, bereit, der letzten Person auf der langen Liste von Orten, an denen er sich herabgesetzt und beleidigt gefühlt hatte, die Hölle heiß zu machen. Er ging direkt zum Tresen, sah seiner alten Kollegin Rebecca Woolery in die Augen und schoss ihr in die Brust. Der Geschäftsführer, David Sellery, hörte den Knall und kam aus dem hinteren Teil des Geschäfts gerannt. Ihm blieb nur ein Augenblick, bevor Simmons die Waffe auf ihn richtete, und den nutzte er, um einen Stuhl nach dem Mann zu werfen. Das reichte aus, um das perfekte Ziel des Schützen auszuschalten. Die Kugel traf Sellier und warf ihn zu Boden, aber auch seine Verletzung war nicht tödlich. Beide Opfer überlebten, weil eine unerwartete dritte Partei eingriff, bevor Simmons einen tödlichen Schuss abgeben konnte. Ronalds war nicht der Einzige im Laden, der kämpfen konnte. Der andere Veteran des Ladens, Bill Mason, hatte die Regale außerhalb seiner Sichtweite bestückt und reagierte mit geübter Effizienz auf die Bedrohung. Er bewarf Ronalds mit vollen Getränkedosen, was jeden Versuch zu zielen unterbrach und ihn daran hinderte, einen der zu Boden gegangenen Opfer den Gnadenstoß zu versetzen. Nachdem er zum ersten Mal seit Beginn seiner großen Mission angegriffen wurde, zog sich Ronald zum Auto zurück und fuhr wütend davon. Im Auto wurde er erneut von seiner Rage überwältigt. Dies würde das Ende seines Lebens sein, und selbst das versuchten sie noch, ihm zu verderben. Sie mischten sich in seine Pläne ein. Sie würden alles ruinieren. Sein letzter Stopp in der Stadt war Woodline Motor Fright. Er hatte aus seinen Fehlern gelernt, stieg aus dem Auto aus und ging ruhig durch die Büros, wobei er sein Bestes tat, um die anderen Angestellten zu ignorieren, die ihm auf unbedeutendere Weise in die Quere gekommen waren, bis er sein Hauptziel finden konnte. Die einzige Frau in seinem Leben, die ihm tatsächlich die Stirn geboten hatte. Er fand Joyce Butts in einem der hinteren Büros und feuerte grinsend zwei Schüsse ab. Einen in die Brust und den anderen in den Kopf. Zu seiner Freude brach sie wortlos zusammen. Auch sie überlebte. Er mochte zwar hervorragend darin gewesen sein, Schüsse auf ein menschenförmiges Ziel abzugeben, aber der menschliche Körper selbst ist, zum Glück für Joyce, wesentlich komplexer und widerstandsfähiger als Papier. Er schloss sich in einem der Computerbüros ein, wo er eine seiner alten Kolleginnen, eine junge Frau namens Vicky Jackson, auf dem Boden kauernd fand. Er zog sie auf die Beine und sie rechnete mit dem Schlimmsten, aber Ronald hatte sich inzwischen beruhigt. All das Feuer und die Wut wichen aus ihm und er legte die Waffe auf den Tisch neben sich. Er bot ihr sogar seine Ersatzpistole an, falls sie das beruhigen würde. Er sagte ihr mit freundlicher Stimme, dass sie die Polizei rufen solle, dass sie ihr nichts tun werde und dass es jetzt vorbei sei. Nachdem sie den Anruf getätigt hatte, erklärte er, »Ich bin gekommen, um zu tun, was ich tun wollte. Es ist jetzt alles vorbei. Ich habe jeden erwischt, der mir wehtun wollte.« In den nächsten Minuten unterhielt er sich höflich mit Vicky Jackson, fragte sie nach ihrem Weihnachtsfest, sprach über das Wetter und über Leute, die sie beide kannten. Er fragte sie, warum sie ihn nie besucht habe, als er im Minimart arbeitete, und sie erzählte ihm, dass sie nur seine Schichten verpasst habe, wenn sie vorbeigekommen sei. Er bot ihr eine Zigarette an, um ihre Nerven zu beruhigen, und sie rauchten beide in geselliger Runde. Sie war erschüttert, wie normal er nach allem wirkte, was er gerade getan hatte. Er war so ruhig, dass es ihr sogar gelang, ein paar Informationen aus ihm herauszubekommen, bevor die Polizei eintraf. Er hatte sie als Geisel genommen und sich auf diese Weise verhaften lassen, nicht weil er Angst vor dem Tod hatte. Er war sich absolut sicher, dass er für seine Taten getötet werden würde, sondern weil er befürchtete, dass er bei einer Schießerei mit der Polizei gelähmt oder im Wachkoma enden könnte. Er hatte in seiner Armeezeit erlebt, wie Menschen so etwas passierte, und der Gedanke an den völligen Kontrollverlust machte ihm Angst. Das wäre das komplette Gegenteil von allem gewesen, worauf er sein ganzes Leben lang hingearbeitet hatte. Er wusste, dass er sterben würde, aber dieser Tod würde zu seinen eigenen Bedingungen erfolgen, nachdem all seine Arbeit in dieser Welt getan und all das Unrecht, das man ihm angetan hatte, gerecht war. Teil 5. Schuldig im Sinne der Anklage. Als die Polizei eintraf, wurde Ronald Simmons wortlos in Gewahrsam genommen. Nachdem er seine Waffe ausgehändigt hatte, wurde er durchsucht, in einen Transporter gesetzt und sofort zum Pope County Police Department gebracht. Noch bevor er eine Gefängniszelle von innen gesehen hatte, trafen alle anderen Meldungen ein. Bisher war Simmons nur wegen des versuchten Mordes an seiner ehemaligen Vorgesetzten Joyce Butts verhaftet worden. Während er auf der Polizeiwache saß, gingen die Berichte über die anderen Verbrechen ein, die er begangen hatte. Er sprach kein Wort, nickte aber jedes Mal knapp, wenn die Beamten ihn fragten, ob er für dieses oder jenes Verbrechen verantwortlich sei. Schließlich hörte das Telefon auf zu klingeln, im Büro kehrte die gewohnte Stille ein und Simmons' Aussagen wurden bearbeitet. Das Revier dieser Kleinstadt wäre damit klargekommen, wenn ein wütender Angestellter seinen Chef erschossen hätte. Ein Mord war zwar nicht alltäglich, aber man war zumindest mental darauf vorbereitet. Was Simmons getan hatte, lag jedoch so weit außerhalb ihres Erfahrungsbereichs, dass die Polizisten es nicht einmal verstehen konnten. Sie wollten ihn gerade ins örtliche Gefängnis bringen, als die ersten Morddrohungen eintrafen. Einige von ihnen waren sehr ausgeklügelt, andere wiederum erschreckend einfach. Es war offensichtlich, dass das winzige Gefängnis der Stadt angegriffen und der Mann mitten in der Nacht gehängt werden würde, wenn er in Russellville bliebe. Also ging man zum nächsten logischen Schritt über. Man brachte ihn zur Untersuchung in eine psychiatrische Klinik, außerhalb der Reichweite der wütenden Einwohner der Stadt, die gerade Freunde und Familie durch seinen Amoklauf verloren hatten. Sie benutzten Worte wie Wahnsinniger, Irrer und Verrückter, um Ronald Gene Simmons zu beschreiben, weil sie sich keine Welt vorstellen konnten, in der ein geistig gesunder Mensch so töten würde, wie Simmons es getan hatte. Ohne Mitleid, ohne Erbarmen, ohne erkennbares Motiv. Doch wenn sie glaubten, das Ausmaß seiner Verderbtheit bereits gesehen zu haben, sollten sie bald noch mehr schockiert werden. Eine Polizeieskorte fuhr Simmons zum Arkansas State Hospital in Little Rock. Der Hilfs-Sheriff James Bolin, der bald Sheriff des Bezirks werden sollte, schien der einzige Polizist in Pope zu sein, der den zurückgezogenen lebenden Mann überhaupt erkannte. Er erinnerte sich daran, dass Simmons zu Hause eine große Familie hatte und machte sich in Anbetracht des Zustands, in dem sich der Mann befand, Sorgen. Er beugte sich zu Ronald herüber und fragte, »Sie haben doch eine Familie auf dem Mockingbird Hill. Geht es Ihnen gut?« Simmons bewahrte sein stoisches Schweigen, wie man es ihm für den Fall beigebracht hatte, dass er vom Feind gefangen genommen werden würde, aber seine Unterlippe zitterte. Als Bolin genau hinsah, glaubte er, eine Träne im Auge des Mannes zu sehen. Das reichte ihm, um sofort nach seiner Familie sehen zu lassen. Während seines Krankenhausaufenthalts wurde Simmons 3 Tage lang von dem Psychiater Dr. Irving Kuo gründlich untersucht. Selbst als er seine Tage mit Simmons verbrachte, erhielt Dr. Kuo noch regelmäßig Polizeiberichte über Simmons Verbrechen, während sich die Beweise gegen den Mann häuften. Erst die Leichen in der Stadt, dann die Leichen im Haus, dann die anderen Toten. Die Polizei hatte sich auf das Schlimmste vorbereitet, aber ihre kühnsten Vorstellungen reichten nicht aus, um all das zu erfassen, was sie in Mockingbird Hill vorfinden sollten. Nachdem sich Deputy Bolin an das Haus herangeschlichen und durch das Fenster einen Blick hineingeworfen hatte, bat die örtliche Polizei sofort ihre Kollegen von der Bundespolizei um Unterstützung. Sie hatten weder die Erfahrung noch die Ausbildung, um mit einem Massaker dieses Ausmaßes umgehen zu können. Erst nach tagelanger Suche konnten die örtlichen und staatlichen Polizisten alle Leichen bergen. Die seltsame Art, wie Ronald einige von ihnen versteckt, andere aufgebahrt, mit Kerosin übergossen, manche in Plastik eingewickelt und nach verschiedenen Methoden beseitigt hatte, verwirrte die Kriminaltechniker extrem. Die in Plastikfolie eingewickelten Kinder wurden als letzte entdeckt, Tage nachdem der Rest der Familie bereits zum Gerichtsmediziner geschickt worden war, um die Todesursache zweifelsfrei festzustellen. Während es jede Menge physischer Beweise gab, fanden sie jedoch kein Motiv. James Bolin leitete einen Großteil der örtlichen Ermittlungen und stellte fest, dass niemand die Familie Simmons wirklich gekannt hatte. Ronalds erzwungene Einsamkeit hatte den gewünschten Effekt erzielt. Es gab keine Familienmitglieder in der Nähe, die kontaktiert werden konnten. Sie hatten auch keine Freunde und selbst die Menschen, mit denen sie regelmäßig zu tun hatten, wie der Besitzer der Tankstelle in der Nähe von Mockingbird Hill, sagten, dass Ronald seinen Geschäften nachging, als wäre er der einzige Mensch auf der Welt und sich bei den meisten Besuchen in dem Laden, in dem er fast täglich seine Zigaretten und sein Bier kaufte, nicht einmal die Mühe machte, ein Wort zu sagen. Schließlich konnte Bolin die Chronologie der Ereignisse rekonstruieren und die Morde in 3 Gruppen aufteilen. Er kam schnell zu dem Schluss, dass Ronald ein gerissener und berechnender Mann sein musste, um die Morde mit solcher Präzision auszuführen, aber darüber hinaus konnte er kein Motiv für die Handlungen des Mannes finden, abgesehen von seinem schrecklichen Temperament. Die entscheidenden Details aus dem Familienleben von Simmons kamen erst Jahre nach Abschluss des Falles ans Licht. Trotz Simmons Weigerung, mit Dr. Kuo zu kooperieren, wurde er als geistig zurechnungsfähig eingestuft, da er den Unterschied zwischen Leben und Tod sowie zwischen Recht und Unrecht kannte. Damals war die Polizei der festen Überzeugung, dass er möglicherweise geistig behindert war. Erst Jahre später, nachdem Kriminologen die Einzelheiten des Falles untersucht hatten, um eine Zeitleiste der Ereignisse zu erstellen, wurde ihnen klar, wie zutreffend Bolins anfängliche Einschätzung war und wie intelligent Simmons sein musste, um alles so zu inszenieren, dass keines seiner Opfer eine Chance zur Flucht hatte. Simmons wurde in ein Gefängnis eingewiesen, wo Einzelheiten über seine Verbrechen zu seiner Sicherheit so lange wie möglich vor der allgemeinen Bevölkerung geheim gehalten wurden. Es dauerte keinen Tag, bis seine Geschichte in den Nachrichten erschien. Simmons hatte lokale Geschichte für den größten Massenmord in ganz Arkansas geschrieben und es landesweit in die Schlagzeilen geschafft, weil er das schlimmste Verbrechen an einer einzelnen Familie in der Geschichte der USA begangen hatte. Seine Berühmtheit hatte zur Folge, dass die Insassen des Gefängnisses im besten Fall eine kaum verhohlene Abneigung und im schlimmsten Fall mörderische Absichten gegen ihn hegten. Bis zu seiner ersten Verhandlung wurde er zu seiner eigenen Sicherheit isoliert gehalten. Als Pflichtverteidiger wurden ihm Robert, Doc Irwin und John Harris zugeteilt, und obwohl er sich in allen Punkten schuldig bekennen wollte und seine Rechtsanwälte verabscheute, wollten sie dafür sorgen, dass der Prozess trotz der Tatsache, wer ihr Mandant war und was er getan hatte, so gut wie möglich verlief. Sie argumentierten, dass es unmöglich wäre, unvoreingenommene Geschworene zu finden, wenn man ihn wegen der beiden Morde in Russellville anklagen würde, nachdem er bereits als Familienmörder verurteilt worden war. Außerdem arbeiteten sie daran, Gerüchte und Beweise aus anderen Fällen zu unterdrücken, wie seinen ausstehenden Haftbefehl wegen Inzest in New Mexico, die eine Jury gegen ihn aufbringen könnten. Obwohl sie sich redlich bemühten, das Blatt zugunsten von Ronald Gene Simmons zu wenden, zeigte er keine Reue und war entschlossen, sich in allen Punkten schuldig zu bekennen. Er lieferte dem Gericht keine Rechtfertigungen oder Entschuldigungen für sein Verhalten, die Zweifel daran hätten aufkommen lassen können, dass er bei einer Provokation sofort wieder töten würde. Für die Morde in Russellville erhielt er zusätzlich zu 147 Jahren Gefängnis die Todesstrafe durch die Giftspritze und wurde in den Todestrakt verlegt. Die Todesstrafe war zu dieser Zeit in Arkansas umstritten. Nachdem sie jahrelang verboten gewesen war, war sie erst vor kurzem wieder legalisiert worden. Die Gesetze, die später dafür sorgen sollten, dass jede Todesstrafe automatisch den kompletten Weg der Berufung durch jedes Gericht im Staat geht, waren noch nicht einmal in Ansätzen vorhanden und das komplexe Zusammentreffen der öffentlichen Meinungen zu einem umstrittenen Thema und der damaligen Rechtsstruktur führte zu vielen Problemen, die sich noch verschlimmerten, als Ronald Gene Simmons sich weigerte, gegen sein Urteil Berufung einzulegen und behauptete, der Tod sei genau das, was er verdient habe. Im Todestrakt wurden mehrere Anschläge auf Simmons Leben verübt. Nicht wegen der schrecklichen Verbrechen, die er begangen hatte. Er war von Mördern umgeben, die ebenso kaltblütig waren wie er, sondern weil sie glaubten, dass seine Weigerung, gegen sein Urteil Berufung einzulegen, in ihren eigenen Berufungsverfahren gegen sie verwendet werden würde. Das amerikanische Rechtssystem zeichnet sich durch eine eigentümliche Gestaltung aus, bei der jede getroffene juristische Entscheidung als Rechtfertigung für künftige Entscheidungen herangezogen werden kann. Diese Tatsache, die als Präzedenzfall bekannt ist, ist der Grund, warum jeder Richter so vorsichtig ist, bevor er ein Urteil fällt, und warum so viele Verteidigungsarten nicht zugelassen werden, weil man befürchtet, dass sie auf andere Fälle angewendet werden können. Dieses System des lebendigen Rechts trägt der sich ständig verändernden Landschaft der modernen Welt Rechnung. Da es keine Begrenzung dafür gibt, wie weit ein Anwalt zurückgreifen kann, um einen Fall zu zitieren, kann er auch Entscheidungen unangemessenes Gewicht beimessen, die unter einem im Wesentlichen völlig anderen Rechtssystem getroffen wurden. Theoretisch gefällt dieses System sowohl den stoischen Konservativen, die am traditionellen Rechtsverständnis festhalten wollen, als auch den fortschrittlicheren Juristen, die neue Auslegungen vornehmen wollen. In der Praxis bedeutet dies, dass eine einzige Fehlentscheidung eines Richters in den unteren Instanzen die gesamte Rechtslandschaft nachhaltig beeinflussen kann und dass belesene Anwälte sich auf Präzedenzfälle berufen können, um praktisch jeden Standpunkt oder jede Verteidigung zu rechtfertigen, die ihnen einfällt, je nachdem, wie sie glauben, dass die Geschworenen gestimmt sein werden. In Arkansas wurden also immer noch Präzedenzfälle für die Vollstreckung der Todesstrafe geschaffen. Man hoffte, dass der Bundesstaat die Politik anderer Staaten übernehmen würde, in denen alle Rechtsmittel ausgeschöpft werden mussten, bevor die Todesstrafe vollstreckt werden konnte. Aber natürlich machte dem jemand wie Ronald Gene Simmons einen Strich durch die Rechnung. Seine zweite Verhandlung fand kurz nach der ersten statt. Da er sich schuldig bekannte und sich nicht verteidigen wollte, hielt es der Bundesstaat nicht für nötig, seinen Anwälten viel Zeit zu geben, um ihre Verteidigung aufzubauen. Wie im ersten Prozess war John Bynum der leitende Staatsanwalt. Doch im Gegensatz zur ersten Verhandlung konnte er in diesem Fall den Geschworenen kein Motiv präsentieren. Bynum war gezwungen, alle Beweise durchzugehen, die die Polizei aus dem Nachlass der Simmons gesammelt hatte und stieß schließlich auf ein einziges Beweisstück, sowie einige längst vergessene Gerichtsdokumente aus der Zeit, in der die Familie in Cloudcroft, New Mexico, gelebt hatte. Die Korrespondenz zwischen Ronald und seiner Tochter Sheila, die einer von ihnen entweder als Material für seine Erpressung oder aus sentimentalen Gründen aufbewahrt hatte. Zwischen diesem Brief und der Anklage wegen Inzest konnte Bynum eine Geschichte spinnen, in der sich ein sexuell aggressiver, inzestuöser Vergewaltiger gegen seine Familie wendete, als ihm das verweigert wurde, was er als seine Rechte betrachtete. Zum ersten Mal arbeitete Simmons mit seinen Anwälten zusammen, damit dieses Schreiben nicht als Beweis aufgenommen wurde. Bynum stand im Gerichtssaal vor den Geschworenen auf und las jedes Wort aus den Briefen vor, die sich Ronald und seine Geliebte und Tochter geschrieben hatten. Das Mädchen, das sein Leben ruiniert hatte. Das Mädchen, das er für alles verantwortlich machte. Er hatte Sheila und alle Beweise, dass sie jemals zusammen gewesen waren, zerstört. Er hatte den letzten Beweis, dass sie jemals zusammen gewesen waren, mit bloßen Händen erwürgt. Bynum ließ es die ganze Welt wissen. Er verriet alle Geheimnisse von Ronald. Ronald saß auf der Anklagebank und starrte den Mann an, während dieser jedes sorgfältig von ihm in seiner unbeholfenen Ausdrucksweise formulierte Wort vorlas. Er hörte sich seine eigenen Liebesgeständnisse an. Er hörte sich Sheilas Antworten an. Er hörte sich alles wieder an. All die Dinge, für die er sie getötet hatte, um sie aufzuhalten. Bynum hatte seinen Job gut gemacht und schlenderte mit einem selbstgefälligen Grinsen an Ronald vorbei. Ronald hatte nicht gewusst, dass er immer noch so wütend werden konnte, dass ihm schwarz vor Augen wurde, bis er sich von seinem Platz erhob. Seine Faust traf den Kiefer des selbstgefälligen Arschlochs und ließ ihn brechen. Ronald sprang auf den zu Boden gegangenen Anwalt und wollte ihn vor den Augen des gesamten Gerichts zu Tode prügeln, als ein Beamter des Gerichts herbeieilte, um ihn aufzuhalten. Der Instinkt siegte. Er schnappte nach der Waffe des Deputy. Für den Bruchteil einer Sekunde, in der die anderen Gerichtsdiener zu Hilfe eilten, blieb sie am Halfterriemen hängen. Sie stürzten sich auf ihn. Obwohl er schrie und sich wehrte, legten sie ihn in Ketten und zerrten ihn aus dem Gerichtssaal, während er dem gestürzten Beine Morddrohungen zubrüllte. Dann schickte der Richter die Jury los, um über Simmons Schuld zu entscheiden. Er wurde ohne lange Überlegung zum Tode durch die Giftspritze verurteilt, und zwar für jedes seiner Opfer einmal. Bei seinem letzten Auftritt vor Gericht dankte er dem Richter für seine Verurteilung und erklärte, dass der Tod die einzige angemessene Gerechtigkeit für seine Taten sei. Auch Bynum, der sich dieses Mal zurückhielt, schien mit dem Ergebnis außerordentlich zufrieden zu sein. Fast unmittelbar nach dem zweiten Prozess legten Simmons Anwälte Berufung ein, obwohl er offiziell jeden Wunsch nach einem Berufungsverfahren verneint hatte. Einer seiner Anwälte beantragte, Simmons für unzurechnungsfähig zu erklären, um ihm das Recht auf Berufung zu entziehen, und schlug sogar sich selbst als gesetzlichen Vormund für den Mörder vor. Dieser Versuch wurde auf dem Weg zum obersten Gerichtshof von Arkansas vereitelt, wobei dieselbe Bewertung von Simmons herangezogen wurde, die es überhaupt erst ermöglicht hatte, ihn vor Gericht zu stellen. In der Beurteilung von Dr. Q hieß es, dass Simmons den Unterschied zwischen Leben und Tod klar erkannt habe, was nach Ansicht des Gerichts ausreichte. Das juristische Verfahren zur Beendigung von Simmons' Leben ging weiter und machte erneut landesweit Schlagzeilen, nachdem er es rundweg abgelehnt hatte, gegen den Hinrichtungsbefehl Berufung einzulegen. Selbst Sheriff Bolin, der das ganze albtraumhafte Ausmaß von Simmons' Taten mit eigenen Augen gesehen hatte, sprach sich gegen die Todesstrafe aus. Er erklärte, dass trotz der Gerissenheit, mit der Simmons die Morde arrangiert hatte, jemand, der so verrückt war wie er, nicht über Leben und Tod aller Menschen in Arkansas entscheiden sollte. In seiner Zelle schaute Ronald Gene Simmons fern und aß seine letzte Mahlzeit. Endlich war der Tag seiner Hinrichtung gekommen und er sah ihm mit all der Gelassenheit entgegen, die ihn auszeichnete, wenn alles nach Plan lief. Er würde unter den wachsamen Augen eines Arztes sterben. Sie würden sich vergewissern, dass er wirklich tot war, bevor sie ihn begruben. Es gab keine Möglichkeit, dass er in seinem Körper gefangen war und ihm keine Möglichkeit zur Flucht blieb. Es war ein so sauberes Ende, wie er es sich nur wünschen konnte, und für ihn gab es keinen Grund, sich zu beschweren. Seine Lebenszeit war begrenzt, aber er hatte sein Leben so gelebt, wie er es wollte. Zu seinen eigenen Bedingungen zu sterben, war die natürliche Konsequenz. Sowohl das Gefängnis als auch der Militärdienst waren für Ronald gleichermaßen geeignet, da sie seine Tage mit sorgfältig geplanten Aktivitäten ausfüllten und es ihm ermöglichten, sich jeglicher Verantwortung für sein Handeln zu entziehen. Dieser Anwalt hatte versucht, Dinge auszugraben, die eigentlich begraben sein sollten. In diesem Gerichtssaal war die Sache sehr knapp gewesen, aber jetzt war es vorbei und er konnte diese Sorge beiseite schieben. Er würde für den Rest seines Lebens nie wieder einen Gerichtssaal betreten, wobei der Rest seines Lebens nur noch in Minuten gemessen werden könnte. Er beendete seine Mahlzeit, schob das Tablett beiseite und starrte ausdruckslos auf den Fernsehbildschirm, lachte mit, nickte den Sprechern zu und tat sein Bestes, um wie ein ganz normaler Mensch auszusehen. Er würde diese Scharade nicht mehr lange aufrechterhalten müssen, also war es das Mindeste, dass er mit sich zufrieden war. Er wartete und lauschte auf die Uhrzeit in den Nachrichten, bevor er den Sender wieder wechselte. Er richtete seine innere Uhr danach aus und zählte weiter. Es würde nicht mehr lange dauern. Er glaubte nicht, dass er Angst haben würde. Er hatte nie wirklich geglaubt, dass er Angst haben würde, wenn es endlich soweit war. Deshalb hatte er auch nie Angst vor dem Krieg gehabt. Deshalb hatten ihm die Dinge im Leben nie wirklich Angst gemacht, bei denen die anderen Männer gezittert hatten. Solange er wusste, was passieren würde, brauchte er sich keine Sorgen zu machen, dass die Möglichkeiten in sämtliche Richtungen ausufern würden. Selbst wenn der Weg, auf dem er sich befand, nur ein schlechtes Ende hatte, machte ihm das nichts aus, solange er wusste, wohin er ging. Die Zeit verging wie im Flug. Jeden Moment würden die Wachen kommen und ihn in Ketten legen. Sie würden ihn in die Kammer bringen, ihn auf den Tisch legen und ihm die Nadel in den Arm stecken, um ihm alle Schmerzen und Sorgen zu nehmen. Wenn er erst einmal auf dem Tisch lag, würde er seinen müden Kopf nie wieder erheben müssen. Er wartete, bis eine volle Minute nach Ablauf der Zeit verstrichen war, dann wanderte er zu den Gitterstäben seiner Zelle hinüber, um den Gang so weit wie möglich nach unten zu schauen. Wo zum Teufel waren sie? Der politische Feuersturm um die Todesstrafe setzte sich fort, als einer der anderen Insassen des Todestrakts Klage gegen Simmons Verteidigung mit der Begründung einreichte, Simmons Weigerung, Berufung einzulegen, beeinträchtigte die Rechtsstellung der anderen Gefangenen, die gegen ihre eigene Verurteilung kämpften. Der oberste Gerichtshof verwarf diese Verteidigung ebenso schnell wie das Argument, Simmons sei nicht verhandlungsfähig gewesen oder das Argument, sein Pflichtverteidiger wisse, was das Beste für ihn sei. Aber die juristischen Machenschaften bei der Ablehnung der Berufung hatten die geplante Hinrichtung zum Stillstand gebracht. Da dem Gouverneur nicht die richtigen Dokumente vorlagen, war er gezwungen, wenige Minuten vor der geplanten Hinrichtung im Gefängnis anzurufen und einen Aufschub anzuordnen, bis die Situation vor dem obersten Gerichtshof geklärt war. Die Situation wurde Simmons schließlich erklärt, nachdem er bereits seine letzte Mahlzeit eingenommen hatte, und er nahm die Nachricht mit jener Anmut auf, mit der er jeder Änderung seines Zeitplans begegnete. Er wurde absolut wütend, dass jemand versuchte, sich in sein Schicksal einzumischen. Seine Hinrichtung wurde auf ein späteres Datum verschoben und er wurde wieder in seiner Zelle eingesperrt, wo ihn nichts mehr beschäftigte als die Endlosschleife seiner Gedanken. Am 31. Mai 1990 unterzeichnete der künftige Präsident Bill Clinton, der damals Gouverneur von Arkansas war, Simmons zweites Todesurteil für den 25. Juni. Dies war der schnellste Weg von der Verurteilung zur Hinrichtung in der Geschichte der Vereinigten Staaten seit der Wiedereinführung der Todesstrafe im Jahr 1976. Seit dem letzten Prozess hatte Simmons gewohnheitsmäßig jeglichen Besuch abgelehnt und brach auch am Tag seiner Hinrichtung nicht mit diesem Muster, indem er den Besuch von Rechtsbeiständen oder Geistlichen rundweg ablehnte. Er wurde in den Raum geführt, in dem er hingerichtet werden sollte, wo er lauthals verkündete, »Verspätete Gerechtigkeit bedeutet letztendlich gerechtfertigten Mord.« Es dauerte 17 Minuten, bis der Arzt den Tod von Ronald Gene Simmons feststellte. Der Staat bewahrte die Leiche für die vorgeschriebene Zeit auf und wartete darauf, dass sich ein Familienmitglied meldete und sie abholte, aber es war niemand mehr da. Also wurde er in einem Armengrab in Star City, Arkansas begraben, weit weg von den Familien seiner Opfer und allen, die sich an seinen Namen erinnern könnten. In Pope County wurde Simmons nicht so schnell vergessen. Sein Name wird immer noch hinter vorgehaltener Hand erwähnt. Er ist der schwarze Mann der Kleinstädte von Arkansas, ein Bösewicht, der so dunkel ist, dass Erwachsenen nicht einmal die Bezeichnungen seiner Verbrechen über die Lippen kommen. Earl Humphrey, der Direktor der Grundschule von Dover, die die kleine Becky besucht hatte, sagte, »Wir suchen auf Antworten auf die Fragen der Kinder, aber ich finde keine. Und ich sehe viele Erwachsene, die keine Antworten haben. Das kann man einfach nicht erklären.« In den Tagen nach dem Massaker von Simmons wurden zahlreiche Psychologen vor Ort gerufen, um sich mit den verheerenden Auswirkungen eines solchen Verbrechens auf die Psyche einer Stadt zu befassen. Sie wurden in die Schulen geschickt, um Kinder zu betreuen. Einige der Opfer, die Kinder des Mörders, hatten die örtliche Schule besucht und kein einziger Lehrer hatte irgendetwas von ihrem albtraumhaften Leben zu Hause bemerkt. Die Unternehmen, die er überfallen hatte, waren wichtige Stützen der Gemeinde Russellville. Der Mörder selbst hatte sich jahrelang unter die Leute gemischt, ohne je mit der Wimper zu zucken, völlig unsichtbar und so ununterscheidbar wie ein Wolf im Schafspelz. Ganz Arkansas hatte Ronald Gene Simmons erlebt und würde diese Erfahrung so schnell nicht vergessen. Bis zum heutigen Tag wird ihm die unberechtigte Ehre zuteil, der erfolgreichste Massenmörder von Arkansas zu sein. Teil 6. Schlussfolgerung. Wir leben in einer chaotischen Welt. Für die einen ist der ständige Wandel eine Quelle der Freude und Aufregung. Für die anderen ist er die Wurzel aller Angst. Unsere Reaktion auf das Chaos ist oft das, was uns ausmacht. Es ist das, was die Helden von den Zuschauern, die Unterdrückten von den Opportunisten trennt. Für viele ist die Ausübung einer gewissen Kontrolle über die Welt die einzige Möglichkeit, Frieden zu finden. Sie erschaffen sich ein eigenes kleines Universum, das sie vorhersagen und steuern können. Wir alle tun dies bis zu einem gewissen Grad, suchen nach vertrauten Mustern und bekannten Gesichtern, genießen Trostessen und bauen Routinen auf. Für Simmons bedeutete Kontrolle viel mehr als dienstags Tacos zu essen oder jede Woche die gleiche Fernsehsendung zu sehen. Sie war eine Art, mit einem Leben fertig zu werden, das von Instabilität geprägt war. Wäre er ein einsamer Mann geblieben, wäre sein Name trotz seiner vorbildlichen militärischen Leistungen aus den Geschichtsbüchern verschwunden. Simmons' Bedürfnis nach perfekter Kontrolle und Ordnung in jedem Lebensbereich machte ihn zu einem Tyrannen gegenüber seiner Familie und allen anderen, die das Pech hatten, seinen Weg zu kreuzen. Er machte sein Kontrollbedürfnis zum Problem der anderen, diktierte ihnen jeden Moment ihres Lebens und schlug wild um sich, wenn seine Befehle nicht befolgt wurden. Sein Bedürfnis nach Kontrolle wuchs stetig. Mit jeder neuen Ungewissheit, die das Leben mit sich brachte, klammerte er sich fester an die Dinge, die in seiner Reichweite lagen. Irgendwann entwickelte es sich über eine defensive Maßnahme hinaus zu einer echten Leidenschaft. Er hatte Freude daran, andere zu dominieren. Die Ausübung seiner Macht über seine Frau und seine Kinder wurden zum Selbstzweck. Wäre er ein Mann mit begrenzter Intelligenz gewesen, könnte man seine Handlungen als Unfähigkeit und einige seiner exzentrischen Verhaltensweisen als aus Unwissenheit geborene Verbrechen abtun. Doch Simmons war kein dummer Mann. Er hatte sich beim Militär verdient gemacht und war auch als Angestellter erfolgreich, bis er seine Jobs aufgrund seiner Persönlichkeitsprobleme verlor. Und er besaß die Fähigkeit, Menschen zu manipulieren, komplexe Szenarien zu planen und mögliche Ergebnisse in einer Weise vorherzusagen, wie es nur ein echter, hochintelligenter Psychopath kann. Schließlich geschah das Unvermeidliche. Einer der Menschen, die Simmons zu kontrollieren glaubte, entglitt seiner Führung und seine perfekt geordnete Welt geriet immer mehr aus den Fugen. Die Menschen, die er geistig und körperlich beherrscht hatte, dachten plötzlich selbst, trafen ihre eigenen Entscheidungen und ließen ihn hinter sich. Das konnte er nicht ertragen. Zeit seines Lebens versuchte Simmons seinen Opfern jede Möglichkeit zur Flucht zu verbauen. Er fand Wege, sie davon zu überzeugen, dass sie nur ihm gehorchen konnten, dass sein Weg der einzige Weg war. Als Manipulation, Drohungen und psychologische Kriegsführung versagten, tat er das Einzige, was er konnte, um seinen Opfern alle anderen Möglichkeiten zu nehmen. Ronald Gene Simmons wird von den Psychologen, die seinen Fall untersucht haben, als eine Lehrbuchversion des kontrollorientierten Psychopathen bezeichnet. Ihrer Meinung nach ist alles, was er getan hat, auf diese Störung zurückzuführen, auf seine Unfähigkeit, sich in andere einzufühlen oder sie nicht nur als Figuren auf seinem Spielfeld zu sehen. Alles, was für Simmons zählte, war, die Kontrolle über jede Situation zu behalten, ganz gleich, wie das Ergebnis seiner Kontrolle aussehen würde. Diese Diagnose kann viele von Simmons interessanteren Eigenschaften als Mörder überdecken. Zum einen sind Psychopathen im Allgemeinen unfähig, Angst zu empfinden und treten in allen sozialen Situationen selbstbewusst auf, während Simmons unter erheblichen Verlustängsten zu leiden schien und es ihm nicht gelang, Beziehungen aufrechtzuerhalten, selbst wenn das Machtgleichgewicht stark zu seinen Gunsten verschoben war. Psychopathen, die töten, zeichnen sich durch eine schlechte Impulskontrolle aus, während Simmons sein Massaker nicht nur sorgfältig plante und ausführte, sondern auch über einen langen Zeitraum hinweg einer Tätigkeit nachging, die nicht nur durch einige kleinere Probleme aufgrund seiner aggressiven sexuellen Avancen beeinträchtigt wurde. Es lässt sich nicht leugnen, dass viele von Simmons Taten mit der Diagnose Psychopathie erklärt werden können, und für viele ist das ein viel beruhigenderer Gedanke als die Vorstellung, dass ein völlig gesunder Mensch Verbrechen dieses Ausmaßes und dieser Brutalität begehen könnte. Ob er nun zu sehr von Angst gelähmt war, um anderen ihre Freiheit zu lassen, oder ob er ein kaltblütiger Psychopath war, dem es Spaß machte, anderen seinen Willen aufzuzwingen, das Ergebnis war dasselbe. Er hat seiner Familie das Leben zur Hölle gemacht und ihnen dann in einer Orgie der Gewalt auch noch diese Hölle genommen, nur weil seine Tochter seine abartigen sexuellen Avancen nicht mehr erwiderte. Am Ende kostete Simmons Amoklauf 16 der 20 Menschen, die er angriff, das Leben. Von diesen 16 gehörten nur 2 nicht zu seiner Familie, obwohl in einer so engen Gemeinschaft wie der in Russellville und Dover fast jeder mit jedem verwandt ist. Simmons Verbrechen wurden minutiös geplant und innerhalb weniger Tage an Weihnachten 1987 begangen, aber das Leben, das ihn zu diesem Moment führte, die Schicksalsschläge, die diesen Mann nicht nur zu einem Mörder, sondern zu einem Zerstörer seiner Familie machten, begannen schon Jahrzehnte zuvor, als ein Junge seinen Vater verlor und ins Chaos stürzte. Sie hörten »Dem Bösen gehorchen«. Das Massaker auf dem Mockingbird Hill aus der Sicht eines Mörders. Von Ryan Green. Übersetzt von Tanja Lampa. Gelesen von Jakob Seel. Copyright 2024 bei Ryan Green. Produktionscopyright 2024 bei Ryan Green.